glaubt, was ihr wollt. Papa, hallo Ilja. Hallo. Schön, dass du dir die Zeit genommen hast. Dir brannte es ja schon ziemlich unter den Nägeln, als wir diesen Termin da fixiert haben, hast du gemeint, na, hoffentlich ist es nicht zu spät. Ich möchte dich doch jetzt nur kurz vorstellen, deine Biografie. Also geboren wurdest du am 9.06.1957 in der Heimat des Odysseus auf der ionischen Insel Kefalonia nahe eines 500 Jahre alten Klosters. Korrekt. 1964, kurz vor deinem siebten Geburtstag bist du nach Baden-Württemberg ins Örtchen Geilingen an der Schweizer Grenze nach Deutschland übersiedelt. Hast deine Ausbildung als Versicherungs- und Finanzfachmann, vorher auch als Kfz-Techniker, du wolltest Fahrzeugrestaurator werden. Korrekt. Und hast dann am Ende für einen großen deutschen Konzern gearbeitet und Mitte 94 begann dann die Wende. Ilja, Papa hat also eine schwere Umweltvergiftung. Und ab 97 hast du dich dann völlig dem Hobby des Wissenssammelns und der Welterforschung allgemein verschrieben. Bist Autodidakt, sprichst Deutsch, Englisch, Italienisch und Griechisch. Und ja, Ilja Papa beschäftigt sich mit einigen ungewöhnlichen Themenbereichen und ist der Meinung, die Weltformel der interatomaren Kommunikationsbasis zwischen belebter und unbelebter Materie entdeckt zu haben, die letztendlich unsere Welt aufbaut und steuert. Das heißt wirklich eine Theorie über so ziemlich alles. Das ist richtig, ja. Nun, dann würde ich sagen, leg doch einfach mal los. Ne? Also es sind alle schon gespannt. Einige Hörer tummeln sich im Chat und im Stream. Ja, vielleicht sollte man gerade da anfangen mit dieser Erkrankung von mir. Und zwar also kurz vor oder kurz nach meinem 38. Geburtstag ist mir aufgefallen, dass mir damals also die Summe von D-Mark 57.960 bezahlt haben an Jahrespacht für die Gaststätte, die ich damals gepachtet hatte. Und an dieser Zahl ist vor allen Dingen das merkwürdig, dass es eigentlich meinem Geburtsdatum entspricht. Also die 57 entspricht der Jahreszahl, wobei das also Dreiteilerzahl ist, weil 3 mal 19 ist 57, dann die 9 und die 6 für den Tag und den Monat, jeweils auch wieder Dreiteilerzahl, also einmal die 9 als sogenanntes Primdreieck, also 3 mal 3 ist 9 und 2 mal 3, also die erste zwei Primzahlen überhaupt. Dann muss ich ein bisschen weitergreifen, also ins Jahr 2008 rein, Mitte 2008, also nach knapp 44 Jahren, wo ich jetzt in Deutschland lebe, entdecke ich denn, dass im Ort, also im Ortsnamen besser gesagt, wo ich wohne, mein Vorname rückwärts geschrieben drin ist. Und das ist ein bisschen eine sehr, sehr außergewöhnliche Geschichte. Und nach den 12 Jahren, wo ich da eben jetzt letztendlich an einer ganzen Sache recherchiere, und zwar wirklich hardcore recherchiere, das heißt also jeden Tag so zwischen 15 und 18 Stunden auf dem Popo sitzen und irgendwelche Texte studieren und allem drum und dran, muss ja also sagen, dass an meiner Geschichte ist da schon ein bisschen was dran, was sehr, sehr dick ist. Aber fangen wir vielleicht einmal von vorne an. Ja? Du sprichst da von Orte des Kraftenergiesystems in Verbindung mit Pyramiden, ja. Menhiren, Dolmen und Monolithen als Zeitgenerator. Das ist eigentlich einer der faszinierendsten Dinge. Ich hab das Buch von dir erhalten, die USA, der 11.09.2001, 43 Präsidenten, 227 Jahre US-Kriege und die Weltformel. Und ähnlich dicht gepackt wie der Titel ist auch das Buch. Also da kommt von den Beatles über 9-11 bis zu den Schlümpfen buchstäblich alles vor. Ist phänomenal, was da alles mit einbezogen wird. Kern des Ganzen ist aber diese Zeitgenerierung und wie das da funktioniert. Also fangen wir einfach von vorne mal an und bevor wir zu den Primzahlcodes etc. kommen, dass die... Der springende Punkt an der ganzen Geschichte war eigentlich der, so wie jeder andere Mensch oder so, macht man sich natürlich auch selber Gedanken, wie funktioniert unsere Welt, was ist eigentlich Sinn des Seins? Und ich habe mich eigentlich schon als kleines Kind, also sobald ich lernen oder lesen konnte, habe mich dafür interessiert, also für alles Mögliche. Alles, was irgendwie mit Wissen zu tun hatte, war mein Ding. Also ich habe schon von Kind auf eigentlich jeden Tag so 2-3 Stunden Minimum immer gelesen. Ich kam auch nie am Buch oder an einer Zeitschrift vorbei, ohne dass ich da zumindest mal reingeschaut habe. Lange Zeit, ja, ein bisschen so am Rande natürlich auch für die Thematik interessiert, wie beispielsweise Bermuda-Dreieck oder die ganze Theorie und Verdeutlichungen von Däniken. dann war eigentlich lange Zeit Ruhe. Dann bin ich 20 Jahre lang mehr oder weniger genervt worden von meinem Bekannten und Freundeskreis. Ja, du musst da unbedingt mal, noch schon da muss man reingucken und so. Und da stehen ganz geile Sachen drin. Und ich habe mir immer an den Kopf gefasst und denke, Moment mal, was wollt ihr mir eigentlich hier erzählen? Weil damit irgendjemand eine Prophezeiung machen kann über etwas, was eigentlich logischerweise gar nicht existieren kann, nämlich unsere Zukunft, dann müsste diese Zukunft eigentlich schon existent sein. Kurz gefasst, ich habe mir dann irgendwann mal tatsächlich ein Buch über Nostradamus gekauft, und zwar ein sehr spezielles von Kurt Allgeier, das ich übrigens auch als eins der besten einstufe. Guckt da rein und fasst mir den nochmal an den Kopf und sagt mir, also wenn das stimmt, was hier drin steht, dann stimmt irgendwas mit unserer Welt nicht. Und das, was mit unserer Welt letztendlich dann nicht stumm hat oder so, weil eben diese Geschichte mit der Zeit. Die Geschichte mit der Zeit, die also du sagst also, wenn jemand über die Zukunft tatsächlich Vorhersagen machen kann, die dann auch im Falle eines Nostradamus, gibt es natürlich viele, die sich streiten, aber zu einem gewissen Grad eintreten, dann muss die Zukunft bereits passiert sein. Das ist absolut richtig. Und zwar ganz einfache Geschichte. Also ich bin letztendlich dann nach meiner wirklich sehr, sehr tiefgehenden Recherche, wo ich mich also nicht unbedingt da anknüpft habe bei der Auslegung von bestimmter Prophezeiungen, sondern habe wirklich nur die Prophezeiungen genommen von Nostradamus, wo eindeutig ersichtlich ist, dass da bestimmte Sachen vorausgesagt werden, also ohne Wenn und Aber, die ganz klar belegen, dass diese Daten also keinesfalls von irgendeinem Seher quasi oder von einem challenging Medium, wie es heute heißt, können von irgendwo hergeholt worden sein. Und wenn es denn wäre, dann brauchen wir auch unbedingt diesen einen Umstand, dass eben diese Zukunft, also Nostradamus ist ja geboren worden 1505 und ist gestorben, glaube ich, 1568 oder sowas. Und auch in dem Augenblick, wenn er es quasi als Channeling-Medium diese Daten geholt hätte, dann hätte müssen diese Zukunft, über die er berichtet, zu dem Zeitpunkt quasi schon gegenwärtig gewesen sein müssen. Das heißt, da hast du irgendwie dir gedacht, da ist irgendwas faul, und auf was bist du dann gestoßen? Da ist was mega faul tatsächlich. Und zwar, ich bin dann einfach hingegangen und habe zwei Sätze von ihm genommen, wo er beispielsweise behauptet, dass irgendeine Entwicklung zum Beginn des zweiten Jahrtausends, also vor rund 1000 Jahren, eingesetzt hätte, und zu Beginn des dritten Jahrtausends, also quasi um diese Zeit rum, die wir jetzt gerade im Moment haben, den wieder gestoppt würde. Und dann habe ich mal einfach ein großes Lexikon bemüht und habe mal geschaut, was war denn da irgendwie aufsehenerregendes, was da vor 1000 Jahren begonnen hat. Und da fielen dann aber zwei Sachen dabei auf. Und zwar die eine Sache war diese Geschichte mit den sieben sogenannten Kreuzzüge, die in Wirklichkeit aber nicht sieben waren, sondern neun. Und weil die zwei Kinderkreuzzüge meistens nicht mit einbezogen werden. Und dann muss man sich bei den Kreuzzügen also vorstellen, dass sich da irgendwelche Leute gruppiert haben aus ganz Europa oder so. Und das war also keine kleine Menge, sondern das waren teilweise bis zu 250.000 Leute, die da unterwegs waren. Und dann muss man sich den Weg mal vorstellen. Also meistens hat es irgendwo in Köln oder in andere sogenannte heilige Städte begonnen und hat dann sich auf den Weg gemacht Richtung heiliges Land. Und wenn man sich vorstellt, was übrig bleibt, wenn da 250.000 Leute sich auf den Weg machen, am Wegesrand quasi, die müssen ja irgendwo essen, die müssen ja irgendwo ihre Exkremente denn loswerden und allem drum und dran, und alle Dinge, auch die sind ja nicht geflogen oder mit dem Zug gefahren, sondern die waren ja meistens zu Fuß unterwegs, dann kann man sich vorstellen, was da eigentlich los war. Das Zweite, was da nachher war, was sehr stark ins Auge gestochen hat, war, dass sehr, sehr plötzlich, und zwar nicht nur an einem Ort alleine, die Kathedralebaute begonnen haben. Und zwar Kathedralebaute, muss man sich vorstellen, da ist also wirklich wie aus dem Nix raus, also ähnliche Entwicklung wie im alten Ägypten, wo man auch historisch oder wissenschaftlich nicht nachweisen kann, woher das dieses Wissen denn herkam, plötzlich irgendwelche Baupläne da waren, also die sehr, sehr filigrane Bauwerke quasi darstellten und die letztendlich auch verwirklicht wurden. Und man hat nachher also rund 200 Bauwerke zur gleichen Zeit im Bau gehabt. Ich habe sehr gute Beispiele vom Freiburger Münster, das übrigens auch auf dem 48. nördlichen Breitegrad liegt. Oder genau, der verläuft genau dazwischen drin. Und der bei Nostradamus also quasi explizit, Entschuldigung, jetzt habe ich das Wort gerade nicht, erwähnt wird. Und zwar steht der wiederum im Zusammenhang mit dem Geburtsort von Albert Einstein und Hitler. So, und gehen wir in der Geschichte ein bisschen weiter. damit man sich ein Bild machen kann, was das eigentlich für ein Aufwand war. Im Fall von Freiburger Münster mussten die Stadt also sogar 200 Jahre den Bau unterbrechen, weil sie einfach schlichtweg das Geld nicht gehabt haben, weil sie quasi von einem Herrn, den sie hatten damals, also die ganze Stadt und die ganze Leute, die da drinnen waren, quasi das Eigentum waren, mussten sie aufhören mit dem Bau und konnten das quasi erst danach fortsetzen. Also der Freiburger Münster hat mal letztendlich also runde 300 Jahre gebaut, bis es fertiggestellt war. Und jetzt fehlt mir aber ein bisschen der Zusammenhang mit dem Kraftenergiesystem. Wo ist der jetzt? Das ist eine ganz einfache Geschichte. Sämtliche Kathedralenbauten sind eigentlich auf altheidnische Kultplätze errichtet worden, die schon immer bekannt waren, dass sie quasi so eine Art Orte der Kraftsystem oder Orte der Energiesystem gebildet haben, die verknüpft sind mit der ganzen Steinsetzung. Also egal, ob das jetzt Tumuli sind, Dolmen, Menhire, die ganze Anlage von Stonehenge beispielsweise oder die ganze Steinsetzung in der Bretagne. Die münden letztendlich alle auf dem gleichen System, und zwar gibt es da auch ein phänomenales Buch dazu, wo überhaupt der Erste bisher auf die Idee kam, zumal diese ganze Sache ein bisschen untersuchen, und zwar indem er es per GPS-System quasi gemessen hat, wo die Steine genau stehen, und dafür eine Karte angefertigt hat, die eigentlich ganz Europa und einen Teil von Osteuropa mit einbezieht. Und wenn man sich diese Karte betrachtet, dann muss man feststellen, dass das quasi wie so eine Art Gitternetzstruktur hat und eine ganz bestimmte geophysikalische oder biophysikalische Wirkung auch mit einbezieht. Das heißt, diese Kathedralen, Pyramiden, dumme Frage, was sind Menhire? Menhire sind ganz einfach große Steine. Große, okay. Kathedralen, also Pyramiden, wie große Dolmen Steine. Oder wie ein Monolith. Hm. Monolith bedeutet übrigens aus dem Griechischen raus zufälligerweise gerade nur Einstein. Da kommen wir nachher noch ein bisschen mit der Geschichte mit Gott Kronos und seinem Sohn Zeus noch ein bisschen. Da kommen wir als nächstes. Aber das heißt, all diese Dinge zusammen ergeben dieses Kraftenergiesystem, das auch den Fluss der Zeit steuern soll? Nein. Aha. Man muss sich das in etwa vorstellen, wie unser ganz normales, gewöhnliches Handynetzsystem, also man hat irgendwelche Sendemaste dastehen oder so, wo die Handys eben letztendlich quasi die Empfänger und Sender eines bestimmten Signals sind, und bei diesen ganzen Steinsitzungen und bei der ganzen Kathedrale handelt es sich letztendlich um ein ähnliches System, nur halt in einer anderen Form umgesetzt, und dieses System hat aber im Endeffekt genau die gleiche Wirkung wie beispielsweise also Signalabgabe und Signalempfang. Nur in dem Augenblick ist quasi der Signalempfänger und der Signalabgeber ist eben nicht ein technisches Gerät, sondern der Mensch an sich. Na gut, aber das habe ich ja jetzt dann gesagt. Also diese ganzen Bauwerke zusammen ergeben ein System, das auf dieser Ebene steuernd einwirken kann. Korrekt. Das ist eigentlich die Zeit generiert, oder besser gesagt, der Zeitakt im biophysikalischen Sinn eigentlich abgleicht. Aber das ist ziemlich, ich meine, da habe ich Probleme zu verstehen, wie jetzt Kathedralen mit der Generierung der Zeit zusammenhängen. Also, okay, ganz, du sagst ganz einfach, also wenn man sämtliche Kathedralen ein bisschen tiefer untersucht oder so, wird man immer feststellen, dass die meisten auf Orte erbaut sind oder so, wo unten drunter also eine Quelle ist, also eine Wasserquelle ist. Beim Wasser muss man wissen, dass Wasser eben nicht irgendein Stoff ist oder so, also nicht der Stoff, mit dem man duscht und badet und mit dem man sich die Zähne putzt, sondern Wasser ist eigentlich der Energieträger überhaupt im ganzen Universum und zum anderen auch ein Datenspeicher, der beispielsweise auch in der Akasha-Chronik beschrieben wird, wie er sich als Band um die ganze Welt spannt oder so. Und wenn man sich alleine nur vorstellt, wie viel zig Milliarden von Tonnen von Wassermoleküle alleine nur in der Atemluft letztendlich gebunden sind oder so, dann kommt man in etwa in die Richtung, wo man den suchen müsste. Ja, aber dennoch, mir fehlt da ein bisschen trotzdem das Verständnis, wie man jetzt über welchen Mechanismus da man eingreift und woher kommt dieses Wissen überhaupt? Beziehungsweise vielleicht fangen wir so an. Woher weißt du das? Woher das ich das weiß, ganz einfach sagen. Also nachdem ich die Nostradamus-Geschichte da gelesen hatte, ist mir sehr schnell aufgefallen, dass bestimmte Zahlen oder bestimmte andere Konstellationen innerhalb dieser Geschichte, also im Endeffekt ist ja die Mathematik nichts anderes wie die Sprache der Physik, also alles, was irgendwie physikalisch existent ist und aus irgendwelchen atomaren, subatomaren Teilchen aufgebaut ist oder ihre chemischen Verbindungen, die ja auch immer in einer wässrigen Umgebung, also quasi auf Wasserbasis aufgebaut sind, dass da quasi nichts anderes wie Informationen weitergehen werden, wie sich letztendlich dann auch aus Milliarden von Atomen, Subatomen oder ihre chemischen Verbindungen letztendlich quasi ein Mensch oder ein Haus oder sonst irgendwas generiert, also aufbaut. Und das muss ja irgendwie gesteuert sein. Und das Auffällige im Fall von der Kathedrale und insbesondere auch von der großen Pyramide von Gizeh ist das eine, dass all diese Bauwerke quasi immer einen ganz bestimmten Ton erzeugen oder generieren, und zwar ist das der Kammerton A. Da sind wir dann wieder bei den Frequenzen sozusagen. Also du sagst, korrekt, über ganz bestimmte Frequenzen, die da in Resonanz treten können, wird da gesteuert. Absolut richtig, ja. Also okay. Die sogenannte Hippocampus-Frequenz, das ist die sogenannte Alpha-Frequenz im menschlichen Gehirn. Und auf die Geschichte bin ich gestoßen, nachdem ich ein paar Daten untersucht habe bezüglich der 7 großen Weltwunder des Altertums. Und zwar ist da sehr, sehr auffällig gewesen, die soll ja angeblich ein Typ namens Antipatros verewigt haben, und man ist sich auch nicht im Klaren darüber, wieso hat er genau 7 ausgewählt, weil die 7 ist ja erstens mal eine Primzahl, zum anderen gilt sie als die sogenannte unbrechbare Zahl, dann ist sie mit einer Häufigkeit von rund 1000 Mal in der Bibel drin sehr, sehr auffällig. Und gibt es noch ein paar andere Faktoren. Auf jeden Fall bei der großen Pyramide von Gizeh haben wir den einen Umstand, dass wir in der sogenannten große Galerie 2 Maße haben. Also die ist ganz, ganz leicht wie ein Rechteck quasi aufgebaut. Wir haben ein unteres Maß mit 86.457 mm und ein oberes Maß mit 86.400 mm. Jetzt die meisten werden sich wahrscheinlich da kein Bild drüber machen können, was das für eine Zahl ist. Rechnen mal die Tagessekunde von einem 24-Stunden-Tag an, einmal quasi im Jahr, das normales Jahr ist, also mit 365 Tagen, und einmal im Jahr, das ein Schaltjahr ist, mit 366 Tagen. Dann kommt man nämlich genau auf diese Anzahl an Sekunden, die wiederum also genau 86.400 Sekunden im Normaljahr entsprechen oder 86.457 Sekunden im sogenannte Schaltjahr. Ja, also ja, in der großen Pyramide sind tatsächlich sehr viele äußerst interessante mathematische Dinge kodiert, die Zahl Pi etc. Okay, jetzt das Ganze verbindet sich aber auch mit der griechischen Mythologie. Das ist richtig. Zeus, Europa und vor allem Gott Kronos. Kronos steht ja für die Zeit, ist ja glaube ich auch das griechische Wort dafür, aber das weißt du sicher viel besser. Klar. Wo sind denn da jetzt dann die Verbindungen, wenn wir da jetzt ein bisschen weitergehen? Ja, also leider bin ich auf diese Geschichte mit der griechischen Mythologie eigentlich relativ sehr, sehr spät gekommen, weil wie gesagt, ich komme eigentlich von der Nachbarinsel von Odysseus, seinem Heimatreich quasi, und zwar ist das Ithaka gewesen, Kefalonia ist die Nachbarinsel, die beiden Inseln sind genau 3,5 Kilometer an der engsten Stelle auseinander entfernt, also man kann locker darüber schwimmen. Und als ich 2006 da unter war, ist mir vor allen Dingen aufgefallen, dass bestimmte Orte, also in ihre Namen drin, wie soll ich sagen, sogenannte sprechende Namen sind. Damit man sich unter einem sprechenden Namen darüber was vorstellen kann, ein kleines Beispiel, William Shakespeare. Normalerweise, also ist bei jedem so, wenn er William Shakespeare liest, denkt er sich, okay, es ist ein Name, es war ein berühmter Mann, von dem eigentlich wirklich fast gar nichts irgendwie vorhanden ist oder so, wo man überprüfen kann, dass es ihn also tatsächlich auch gegeben hat. Jetzt betrachtet man sich ein bisschen den Namen William an und stellt dann nachher fest, dass William in Wirklichkeit aber Frage ist, und zwar Will I Am. Und diesen Effekt, den habe ich also nicht nur in diesem einen Namen festgestellt, sondern in mehrere. Nimmt man dann nachher das Shakespeare auseinander, kommt dabei zum Vorschein, das Shake heißt schütteln aus dem Englischen und Spear einfach nur Speer. So. Und diesen Schüttelspeer, den haben wir eigentlich heute noch überall in Verwendung. Und zwar ist es ganz einfach das Zeichen für Power oder Energie. Also quasi dieser Blitz, den man auf jedem elektrischen Schaltkasten findet. Ja, das ist eine Rune, ne? Das ist die Blitzrune. Das ist die sogenannte Siegrune, ist korrekt, ja. Aha. Ja. Siegrune, so, genau. Ist ja auch also prominent. Den von der Seite her betrachtet oder so, denn ich hatte dieser Name quasi in sich die Frage, werde ich die Kraft sein oder die Energie sein? Also will I am the power, als beispielsweise. Und natürlich kommt die Blitzrunde auch in unserer jüngeren, nicht allzu rühmlichen Vergangenheit oder gänzlich unrühmlichen, sehr prominent vor. Das ist schon richtig. Die SS hat ja beispielsweise diese Doppelsiegrune verwendet und bei der ganzen Nazi-Bewegung müsste man auch ein bisschen tiefer reingehen oder so, was wir also mit Sicherheit jetzt nicht tun werden, weil sonst verlaufen wir uns irgendwie. Ja, ja. Bleiben wir mal bei der griechischen Mythologie, also der Gott Kronos. Bei der griechischen Mythologie fangen wir genau dort an, wo ich jetzt gerade unterbrochen habe, und zwar gerade in Verbindung mit dem Odysseus. Weil Odysseus, wenn man sich den Namen ein bisschen genauer betrachtet oder so, besteht ja eigentlich aus zwei verschiedene Begriffe. Einmal dem Begriff Odin, wobei Odin also ein altgermanischer Gott war. Wir landet wieder bei der alten Germane. Und in sich wiederum eine bestimmte Aussage hat, weil Od hieß früher eigentlich Atemhauch, also im Griechischen übertrage, oder eben einfach nur Kraft drin. Also Od ist gleich Kraft. Ja. So, und das Zweite haben wir den Zeus. Und wenn ich jetzt Odin und Zeus verbinde, wird sehr schnell, also nicht nur vom Akustischen her, der Odin-Zeus draus. Und da verbindet sich quasi eine nordische Gottheit mit einer griechischen Gottheit. Und er gibt ja noch einen dritten Namen, nämlich den Odysseus. Und der Odysseus, das war quasi jemand, der diesen Krieg mit dem trojanischen Pferd, den letztendlich gewonnen hat, in Troja. Und die Geschichte mit Troja hat auch wieder eine Bewandtnis, weil Troja hieß im alten Griechenland eigentlich ganz einfach Tria. Tria bedeutet auf Deutsch übersetzt wiederum die Primzahl 3. Ja. Übrigens, im Chat bittet jemand verständlicherweise darum, dass du ein bisschen langsamer sprichst, und weißt schon, das Alemannische ein bisschen unterdrückst, damit dich alle verstehen. Wir springen hier tatsächlich viel zwischen Themen hin und her. Das ist eben die Komplexität in der ganzen Geschichte drin. So ist es, langsam sprechen. Ist sehr komplex etc. Und wir haben uns in den vergangenen Wochen versucht, da ein bisschen das zu mainstreamen. Wir werden unser Bestes geben. Weiter bei den griechischen Göttern. Übrigens, kurzer Einwurf, es gab da einen Herrn namens Reichenberg, der vor Reich sich auch schon mit dieser Odkraft, die Reich dann Orgon nannte, beschäftigt hat. Fällt mir zu ein. Aber nicht zu viel herumspringen, bleiben wir bei den Griechen. Das brauchen wir eigentlich gar nicht, weil die meiste Sache, die kann man dann letztendlich in den Details drin bei mir auf dem Blog lesen. Genau, der Blog ist ja verlinkt von der Startseite, ist mindestens genauso erschlagend, wie wahrscheinlich diese Sendung sein wird, an Informationen. Und dort findet man alle möglichen Hintergründe, die wir jetzt einfach nur ansprechen können. Korrekt. So, bleiben wir bei der griechischen Mythologie. Und zwar gibt es dort also diese Geschichte von dem Göttersohn Zeus, dessen Vater also dieser Kronos war. Kronos ist letztendlich also nichts anderes auf Deutsch gesagt wie die Zeit. Und da findet sich also diese mythologische Geschichte drin, also mehr oder weniger Liebesgeschichte, wo ich einfach mal überprüfen wollte, was ist eigentlich an der ganzen Sache alles dran. Und diese Liebesgeschichte geht ganz einfach so, also dieser Göttersohn Zeus verliebt sich in die schöne Europa, ein junges Mädchen, und traut sich aber irgendwie nicht richtig, sich der anzunähern und allem drum und dran. Und durch seine Göttlichkeit hat aber die Fähigkeit, sich quasi in alles zu verwandeln, was er nur will, und verwandelt sich letztendlich in einen Stier und nähert sich also quasi dieser jungen Dame, was denn auch von Erfolg beschieden ist. Die zwei verlieben sich dann auch letztendlich ineinander, also dieser Zeus-Stier packt dann auch die Europa auf dem Rücken und entführt sie dann übers Meer ins Land der Weisheit, also Richtung Ägypten. Also da haben wir den nächsten Hinweis dazu, und da komme ich jetzt wieder nochmal ganz kurz, der Schwenker zu der Pyramide, weil das im Zusammenhang quasi A, erst passt, B, dazu gehört. Pyramide bedeutet aus dem Griechischen raus, also nichts anderes wie aus Pyros, Feuer, Energie oder Kraft, und dann Amida im Innern. So, diese Pyramide von Gizeh steht am Ort, der Kairo heißt, wobei Kairo wird im Griechischen gesprochen des AI als E, und damit kriegen wir einen ganz neuen Begriff, und zwar Kero. Kero wiederum bedeutet nichts anderes wie Zeit. Wir haben diese zwei Verbindungen also quasi miteinander, Energie in der Mitte, Wir haben diesen Ort, der letztendlich sich entpuppt als Synonym für Zeit, und wir haben nebendran diesen sogenannten Suezkanal. Suez rückwärts gelesen gibt wieder den Zeus. Also an dem Ort sollte man ein bisschen genauer suchen, wenn man das ganz, ganz große Rätsel lösen will. Okay, kurze Zwischenfrage, hast du im Hintergrund irgendwas laufen? Ich höre da so ganz leise Stimmen. Ja, das ist, ich habe Ö2 laufen. Na, bitte ausdrehen. Entschuldigung, ja. War nicht geplant. Man sieht, wie multitaskingfähig du da offenbar agierst. Du hörst, während du ein Interview gibst, Ö2. Finde ich interessant. Ich sehe im Fernsehbericht, ich war vorhin eben gerade in Graz, da haben sie kulinarische Reise gezeigt, der Dokumentation. Ja, ja. Okay, na bleiben wir bei den Griechen jetzt, nicht abschweifen. Wir bleiben so bei den Griechen, und zwar im speziellen Fall bei dieser Liebesgeschichte. Auf jeden Fall bin ich dann auch ganz normal ins Wikipedia reingegangen und wollte mir das einfach mal so anschauen. So diese Geschichte da mit Griechenland, allem drum und dran, da stoße ich dann letztendlich auf eine Karte von Griechenland, also die wirklich nur die Landesgrenzen drumherum hat. Und Griechenland hat ja diesen einen Umstand, dass sie mit Kalkidiki sogenannte Halbinsel ins Meer reinragen hat, die wiederum nochmal drei Finger, also die Griechen in das eigentlich Finger oder Zehen, in das Meer reinragen hat. Und dann betrachte ich mir das so, druck mir das aus, nehme einen Filzstift, zeichne mal die Grenze drumherum oder so und kam dann auch aus dem Staunen nicht mehr raus. Und zwar aus einem ganz anderen Grund. Die Umrisse von Griechenland ergeben tatsächlich also die Umrisse von einer Kuh oder vom Stier. Und zwar den Stier hat man mit Zeus quasi jetzt drin, der Europa bis heute quasi auf dem Rücken trägt. Wobei man sich die Frage stellen muss oder so, wie konnten das vor ein paar tausend Jahren die alten Griechen quasi schon wissen, wie Europa von heute, also von oben gesehen ausschaut, zum einen. Und zum anderen ist es sehr, sehr raffinierte Geschichte, wenn man sich das letztendlich betrachtet oder so, wie die quasi in sogenannten mythologischen Geschichten oder Märchengeschichten quasi tatsächliche Informationen für uns heute hinterlassen haben. Auf jeden Fall, also bei dieser Geschichte ging es dann auch weiter. Und zwar gibt es diese eine mythologische Sache, dass für die alte Griechen schon immer und ewig das J, also dieser Buchstabe J oder das I, wie wir es heute verwenden, ein heiliges Zeichen war und gleichzeitig auch dem Zahlenwert 10 entsprochen hat. Jetzt bei dieser Geschichte kommt der eine Umstand dazu, dass Griechenland eigentlich in Griechenland nicht als Hellas gesprochen wird, sondern als Elada. Also E-L-L-A-D-A. So, jetzt nehme ich jetzt beispielsweise dieses Jota und setze das einfach davor, dann wird aus dem Elada ein Jelada. Das Jelada wiederum bedeutet auf Deutsch übersetzt nichts anderes wie Kuh. Okay, das heißt, Griechenland sieht von oben aus ähnlich wie eine Kuh, und das passt dann irgendwie wunderbar zu dieser alten Prophezeiung, wo der Stier und der Kuh natürlich was anderes ist. Korrekt. Nee, aber es sind ja zwei Dinge in einem, weil man muss auch wissen, also Zeus wird eigentlich in Griechenland nie als Zeus ausgesprochen oder als Zeus, sondern eigentlich immer als Dia. Und Dia oder Dias bedeutet im Griechischen wiederum, also mit Bezug zur Mathematik, entweder 2 in einem oder geteilt durch 2. Oder einfach nur 2. Okay. Nun aber zum Kern der Sache. Ja? Reale, also in der Mathematik oder besser gesagt in der Physik drin. Gut. Und ganz interessant wird es natürlich bei dieser Geschichte, mythologische Geschichte zunächst einmal, von diesem Göttervater von Zeus, dem Kronos. Und genau, zwar hat ihm das Orakel irgendwann mal geweissagt, dass der einst irgendeines seiner Kinder ihn quasi vom Thron stoßen würde, und er von dem Augenblick an dem begann, all seine Kinder, sobald sie geboren wurden, bei lebendigem Leib zu verschlingen. Betrachtet man sich diese Geschichte mal von unserer Ist-Realität aus, dann wird man einfach feststellen, in dem Augenblick, wo wir geboren werden als Mensch oder so, fangen wir an zu sterben. Also wir werden quasi bei lebendigem Leib von der Zeit verschlungen. Und zwar so lange, bis wir tot sind. Kann man so sehen, ja, durchaus. Ja, so. Und das Interessante an der ganzen Geschichte ist jetzt diese eine Sache, dass es A, erst einmal eine bildhafte Darstellung von tatsächlichen Umständen ist, die übrigens auch mit dem CERN und dem DESY-Experiment zusammenhängen, wo ich also später dazu kommen werde. Und zum anderen berichtet dann auch die Sage, dass also Göttervater Kronos zunächst die ersten 4 Kinder verschlang, das 5. Da hatte noch die Mutter, die Rea, hat anstatt ihm einfach einen Stein in eine Windel reinpackt und hat dem Göttervater quasi gegeben zum Verschlingen, was er da auch gemacht hat, sodass quasi Zeus dann auch während der ersten 12 Jahre konnte in der Höhle erwachsen werden und seine Dinge quasi machen, bis er dann letztendlich quasi das richtige Brechmittel gefunden hat, das er wiederum dem Vater eingeflößt hat, sodass der Vater dann die 5 zuvor verschlungene Kinder bei lebendigem Leib oder quasi unversehrt wieder ausgespuckt hat. Betrachtet man sich das mal von der Seite her, also nicht vom historischen oder von dem Märchengehalt drinnen, den man zunächst mal vermutet, sondern einfach nur von physikalischen und mathematischen Begebenheiten, dann muss man einfach sagen, wenn man die richtige Zahl hat, also die richtige Teile hat oder so, dann gibt es in sich ein mathematisches Rätsel, das uns wiederum quasi über eine ganz bestimmte Schiene zur Lösung bringt, was das eigentlich alles soll. Und diese Geschichte hängt zusammen mit der Anzahl von der Buchstabe in der bestimmten Alphabete, und zwar erstens mal eine Rolle spielen da dabei das hebräische Alphabet mit 22 Buchstaben, das griechische Alphabet mit heute 24 Buchstaben, das lateinische Alphabet mit 26 Buchstaben. Die Geschichte ist ganz einfach, Dreh- und Angelpunkt an der ganzen Sache drin, da müssen wir jetzt in die Bibel ausweichen, und zwar in diese Tier 666 Zahl rein. Da habe ich lange Zeit 666, die Zahl des Tieres, ne? Viel zitiert und selten korrekt, verstanden. Aber eigentlich bis heute nicht wirklich verstanden. Ja. Weil, nehme ich jetzt diese Zahl, also die Tier 666, mit einer ganz anderen Zahl, die 1776 oder beispielsweise die 1924 und die 2109, dann werde ich innerhalb dieser Zahlen eine sehr massive Verbindung haben, und zwar die gemeinsame Teiler. Gemeinsame Teiler ist die Primzahl 37. Ja, womit wiederum, man jetzt bei der Primzahl 37 wäre, die mich dann auch korrekt schon was verfolgt hat. Das gehört aber insgesamt quasi zu dieser Kronos-Zeus-Geschichte mit dem Verschlingen der Kinder und dem Ausspucken der Kinder als eins zusammen, weil wir haben A, erstens mal eine bildliche Darstellung dieser ganzen Geschichte und B, in sich quasi eine mathematische Darstellung. Und man kommt nur dahinter, wenn man wirklich also der richtige Ansatzpunkt hat, erstens mal diesen gemeinsamen Teiler mit der Primzahl 37 und B, der nachher auch weiß, warum ist das so? Ja, warum ist das so? Ganz einfache Sache. Griechisches Alphabet hat, wie gesagt, 24 Buchstaben. Ich nehme diese 24 Buchstaben, die in sich wiederum jeder einzelne Buchstabe in verschiedene Kategorien des Wissens oder der Wissenschaften, sei es beispielsweise Chemie, Mathematik, Physik oder so, jeder Buchstabe für sich selber eine Formel für sich beinhaltet. Und nehme das mal das 37 Mal, dann komme ich auf die Summe 888. Ja, okay. Und in diesem Zusammenhang kommt jetzt auch das Code-Tool ins Spiel. Vielleicht, wenn Sie das dann an erinnert, noch nicht ganz, aber weil da schon jemand gefragt hat, ja. Wir kommen dazu. Das Code-Tool, das wird schon im richtigen Augenblick kommen. Okay. Weil man müsste erstmal die Basis oder die Verbindung herausarbeiten zwischen dieser Geschichte mit der Kronos-Zeus-Geschichte, also quasi warum, dass der überhaupt diese Kinder bei lebendigem Leib verschlingt, also uns alle letztendlich als Zeit, also wobei Kronos in dem Augenblick also das mathematische oder physikalische höchste Gesetz der Zeit eigentlich ist, also um das, was eigentlich auch bei diesem CERN-Experiment letztendlich geht, weil da geht es ja nicht darum, dass man irgendein schwarzes Loch generiert, sondern mehr oder weniger um die Frage, was ist eigentlich das verbindende Link zwischen dem sogenannten Gottespartikel oder das sogenannte Gottespartikel. Mhm. Bleiben wir aber doch jetzt schon bei der Primzahl 37, da waren wir jetzt sind immer noch dabei. Ich muss ab und zu mal den kleinen Schwenker machen, damit man quasi die Verbindungen untereinander aussieht oder so, weil eben wie gesagt, das ist eine Sache, die kreuz und quer, also sehr, sehr viel Hirnschmalz braucht, und man muss ein sehr, sehr großes Allgemein- und Hintergrundwissen haben oder so, damit man die Geschichte überhaupt zueinander kriegt. Wir haben die Basiszahl gehabt mit der 666, die wiederum geteilt auf 37 gibt die 18. So, und dann haben wir die nächste Zahl, die nachher gehabt, die in dieser ganzen Geschichte drin wichtig ist, die 24 Buchstaben im Griechischen mal 37 gibt 888. Dann wissen wir von Kronos, dass zunächst nur 4 Kinder also wirklich verschlingt. Das wird also bedeuten, in dem Augenblick bildlich gesprochen, er nimmt von dieser 888 Basiszahl irgendwas weg, also geteilt durch, weil der Sohn, dir heißt ja auch geteilt durch. Aus dem Griechischen. Da kommen wir auf die Summe 222. Kronos spuckte nach aber letztendlich unversehrt 5 Kinder aus. Also es wird was dazugegeben, nennen wir das mal. Und dann kommen wir mal von der 222 mal 5 auf die 1110. Die 1110 ist aus dem Grund wichtig, weil wenn man das mal mit dem Code-Rechner ausrechnet, den du ja da ins Netz gesetzt hast, das ist also quasi für jeden überprüfbar. Man lässt einfach die 37 drin stehen und gibt einfach nur den Begriff ILI ein. Also ILI. ILI aus dem Griechischen raus bedeutet nichts anderes wie auf Deutsch übersetzt Materie. Ja, und da kommt ja dein Name kommt auch ins Spiel. Jetzt kommt mein Name wiederum ins Spiel als ILIA. Und zwar aus einem ganz anderen Grund. Im ILIA haben wir A, erst einmal die Materie drin, Bindestrich und das A. Das A wiederum entspricht dem Kammerton A. Wir kommen quasi wieder zu dieser Kathedrale-Geschichte mit rein, wo quasi in sämtliche Kathedrale oder sämtliche Orte der Kraft, sämtliche Steinsetzungen und auch in der Pyramide von Gizeh, also der Andreas von Reti beschreibt es in einem seiner Bücher drin. Und zwar, ich denke, das ist entweder in Illuminati oder das andere... habe ich im Moment vergessen. In einem Andreas von Reti Buch von James Mannick ganz viel wo er quasi diese Überprüfung gemacht hat, dass tatsächlich auch in der großen Pyramide drinnen, also quasi dieser Kammerton A oder diese Alpha-Frequenz überhaupt quasi erzeugt wird. Das wiederum bringt uns zu dem Umstand hin, dass man tatsächlich also in diesem großen Sarkophag, der in der Cheops-Pyramide drin stand, eine weiße granulatartige oder wie nennt sich das, kristallinartige Substanz gefunden hat, die man wiederum untersucht hat und dann festgestellt hat, dass die letztendlich aus nichts anderem besteht, wie aus einem bestimmten Hormon, das in der Hirnanhangsdrüse produziert wird. Und das hat mich dann auch stutzig gemacht, zumal man auch weiß, unsere Untersuchung von der Vasada-Universität war das, glaube ich, irgendwo Ende 60er, Anfang oder Ende 70er Jahre, dass sie also quasi das Ding durchleuchten wollte, weil sie diese Dreikammer-These von Bildungen überprüfen wollte, ob da tatsächlich also nur drei Kammern drin sind oder ob es da eventuell noch andere verborgene Kammern drin gibt. Und dann hat man diese Daten quasi ausgewertet, hat in den Computer reingegeben, hat das durchlaufen lassen. Und im Endeffekt dann auch feststellt, dass jedes Mal, wenn man diese Daten durchlaufen ließ, kam ein anderes Ergebnis dabei raus. Und da hat sich dann auch einer der Ägyptologen zu der Aussage hinreißen lassen, dass sie letztendlich nicht wissen, was die große Pyramide von Gizeh ist und dass sie vermuten, dass es eine Art von Energiegenerierungszentrum sein muss, das für die nördliche Erdhalbkugel eigentlich zuständig ist. Ja, im Chat schreibt auch jemand, der Kronos des der Veden oder der Kronos des Lamaismus nennt sich Kalachakra, das Rad der Zeit, da haben wir das auch drinnen. Ne? Haben wir das auch mit drinnen, ja. Korrekt, das bestätigt das eigentlich, was ich gerade eben gesagt habe, oder ergänzt es zum Teil auch. Es ergänzt es, bestätigen. Weiß nicht. Aber bleiben wir jetzt noch bei dieser berühmten Zahl 666 und der Zahl 37 etc. Ehe wir dann weiter zum lateinischen und griechischen Alphabet gehen. Was ist da jetzt noch abschließend dazu zu sagen, damit man den Rest versteht? Damit man den Rest versteht, ist ganz einfach. Also das, was ich bisher herausgefunden habe, ist eigentlich die Aussage, dass wir tatsächlich in einer Zeitmatrix drinne stecken. Das wird auch dementsprechend, was eigentlich die Aussage, die Kernaussage von dieser Kronos- und Zeus-Geschichte eigentlich ist. Weil wir haben einen Zustand, wo quasi vorher irgendetwas war, was heute nicht mehr ist, aber wieder also hergestellt werden wird aus der Natur selber raus. Und das passiert in dem Augenblick, wenn quasi dieser komplette Vorgang oder komplexe Vorgang auch in sich abgeschlossen sein wird, dass Kronos eben, weil ihm das Orakel gesagt hat, dass der einst irgendjemand hinter das größte Geheimnis der Zeit komme ist, letztendlich da damit quasi unsere ganze Zeitverlauf manipuliert hat, den irgendwann mal, wenn eben dieser Zeus das richtige Brechmittel oder der richtige Bruch, mathematische Bruch quasi gefunden haben wird und dem Vater quasi einverleibt, der Vater dann von sich aus wiederum die fünf zuvor verschlungene Kinder unversehrt wieder ausspucken wird, also quasi der Urzustand wiederhergestellt wird. Und dieses Brechmittel ist die Zahl 37? Im Endeffekt ist das der korrekte Teiler. Ja, das ist korrekt. Der korrekte Teiler und somit spielt... Weil ich das noch schnell ausführen darf, wir kommen wieder zu der Tier 666. Wir hatten vorher quasi die 1110, die rauskommt, wenn ich von 24 griechische Buchstaben die geteilt durch 4, also 24 mal 37 ist 888, geteilt durch 4 ist 222 mal 5 ist 1110, gibt also Ili, also Materie plus diesen Kammerton A oder dieser Alpha-Frequenz A. Und plus die 666 komme ich auf eine neue Zahl rein, auf die 1776. 1776 wiederum ist die Gründungsjahreszahl der Illuminaten und Gründungsjahreszahl oder besser gesagt Unabhängigkeitserklärungszahl der USA. Und die spielen da dabei eine sehr, sehr große Rolle. Und sehr viel von dem, was du herausgefunden hast, glaubst, basiert eben auch auf diesen numerologischen oder numerischen Zusammenhängen von Jahreszahlen, von Namen und so weiter, die umgerechnet werden, siehe Code-Tool etc. Das heißt, hier geht sehr viel um diese Zahlenzusammenhänge. Ne? Also es gibt viele Leute, die können damit nicht sehr viel anfangen. Ich bin da so ein bisschen wirklich vage. Also das ist auch eines der Probleme, das ich mit deiner Arbeit dann habe und gehabt habe beim Verstehen, ist eben immer wieder das Zurückführen auf diese Zahlenzusammenhänge. Und wir werden, ein paar hast du schon genannt, aber wir werden auch noch ein paar wahrscheinlich nennen, aber wir werden es versuchen, ein bisschen im Zaum zu halten. Also wenn sich jemand genauer dafür interessiert, für all diese Dinge, die da kodiert sind, dann muss er sich ähnlich in die Materie stürzen wie du. Wir geben da heute jetzt einmal einen Überblick, ne? Im Endeffekt schon, also es wird auch nichts helfen, wenn wir jetzt da 2 oder 3 Stunden da miteinander jetzt reden und ich da irgendwelche Sachen erkläre, weil du hast ja vorhin ja schon gemerkt, ich habe mir ein riesen Konzept hier gemacht. Ja, du hast, also dein aber man verliert sich eigentlich sehr, sehr schnell in der ganzen Geschichte drin. Nur das, was sehr, sehr wesentlich ist, sind eigentlich 4 Begriffe, die hier also der ausschlaggebende Punkt geben, weil sie in sich quasi A, erstens mal die Verschlüsselung bieten, B, auch die ganze Lösung in der ganzen Geschichte drin. Und zwar, diese 4 Begriffe sind A, erstens mal Computer, B, New York, C, Illuminat und D, Kissinger. Und all diese 4 Begriffe ergeben, wenn man sie in diesem 37er-System heißt ja, jeder Zahl wird eine Buchstabe, ein Buchstabe, jeder, wie im Buchstaben, wird ja, eine Zahl zugeordnet. Moment. Und, warte, lass mich ausreden. Und das fängt an mit A ist 37 und es wird dann immer 37 dazu addiert. Also B ist dann 74 etc. So kann man sich ungefähr vorstellen. Und das Code-Tool weist dann einfach diese Buchstaben entsprechend den Vielfachen von 37 zu und addiert das auf. Und wenn man da dann New York, Computer, was hast du noch gesagt? Kissinger, interessanterweise. Und Illuminat eingibt oder so. Also wenn man erscheint immer 666 als Summe. Die Zahl 6 verwendet. Also ich habe das ausprobiert. Man kann das im Tool drin quasi also machen. Von der 1 angefangen, wobei das ganz interessant ist. Achso, die Basis 6 muss man verwenden, damit da 666 rauskommt. Nicht unbedingt. Das wollte ich jetzt ganz schnell erklären. Ja? Ganz einfach Geschichte, weil innerhalb der Mathematik spielen diese Sachen quasi letztendlich auch sehr, sehr große Rolle. Man kann also bei der 1 schon anfangen. In dem Augenblick, wenn ich Computer eingebe oder so, kommt die 110. dabei oder 111. dabei raus, Entschuldigung, die 111. Und zwar ist das quasi die erste richtige Primzahl, ist die 3, weil die 2 die einzige und die erste Primzahl überhaupt ist. Die runde Primzahl ist also quasi, sie unterscheidet sich von allen anderen Primzahlen, indem sie eben keine eckige Zahl ist. Also wie 3, 5, 7, 11, 13 und so. Ja. Unrunde Zahlen sind. So, und ich habe das also ausprobiert, also begonnen mit der 1. Egal, ob man jetzt den Begriff Computer eingibt, New York eingibt, Illuminat eingibt oder Kissinger, man kriegt immer die 111 raus. Gibt man jetzt beispielsweise die 6 ein, dann kommt die 666 raus. Gibt man die 16 ein, kommt 1776 dabei raus. Gibt man die 19 ein, wobei die 19 eigentlich eine der wichtigsten Primzahlen überhaupt ist. Und zwar aus dem Grund, auch weil sie zum einen wiederum Quersumme die 10 ergibt. Aus der raus wiederum die 1, wobei die 1 als die sogenannte Mutter aller Zahlen gilt. Mutter aller Zahlen muss man sich so vorstelle, ich kann mit der 1 alleine quasi alle andere Zahlen darstellen, was ich mit keiner anderen Zahl kann. Logischerweise irgendwo, ne? Aber okay, ja. So. Und die 19 ist aus dem Grund wichtig, weil sie quasi als die sogenannte goldene Zahl oder Kalenderrechnungszahl ist. Also die sichere Zahl, die braucht man, wenn man beispielsweise die verschiedenen Kalendersysteme, die bestehen eigentlich hauptsächlich aus dem Sonnenkalender und aus dem Mondkalender, wieder von der Tage her auf den gleichen Rhythmus bringen will. Also das ist im Islam und im christlichen Glaube oder im Sonnenkalender und im Mondkalender ein sehr, sehr wichtiger Faktor. Okay, und was ist jetzt die Zahlenbasis, die man eingeben muss, um bei New York, Kissinger, Illuminat und Computer die berühmte 666 rauszubekommen? Ganz einfach die 6. Also die 6, okay. Also nochmal, das Code-Hole oben gibt es so ein Textfeld, da kann man irgendwas reintipseln. Correct. Und dann unten und steht kann man vor die Zahlen, also frei auswählen. Ja, man kann also die Basis frei auswählen, die ist voreingestellt mit 37. Und dann kriegt man die Summe und die Quersumme, falls man die auch noch haben möchte. Correct. Und somit kann man einiges, was wir heute besprechen, nachprüfen. Okay. Und zwar in dem Augenblick, wenn man quasi Charakteristika rausrechnen kann, also wo bestimmte Zahlen, also bestimmte Hintergrund haben, der sich aber leider nicht so einfach erklären lässt. Ich werde versuchen, das irgendwie mal ins Netz reinzustellen, wie die ganze Geschichte funktioniert. Nur in jedem Fall mit jemand sehr, sehr bestimmten, der in Graz wohnt, in Negerberg, besser gesagt, der die Postleitzahl 8020 hat, kann man ausprobieren, also als Wort geschrieben, die 8020 gibt wiederum die 666, wobei Eggenberg eine sehr, sehr große Rolle spielt mit dem Eggenberger Schloss, weil das der einzige Bau in ganz Europa ist und übrigens auch ein sehr, sehr starker Ort der Kraftfaktor, das mit seiner Fensteranzahl genau 365 Fenster hat, also die entsprechend quasi letztendlich wiederum die Jahresanzahl im normalen Jahr oder Tagesanzahl im normalen Jahr mit 365 Tagen. Ja, und ich sitze hier ja gerade in 8020. Das ist auch irgendwie das Gruselige, dass da so viele direkte Verbindungen auch zu Graz sind. Für mich jetzt. Und Eggenberg, also hat mich als Kind schon immer total fasziniert. Mir war bis dato, also bis ich deine Schriften gelesen habe, oder zumindest auszugsweise, nicht klar, dass das genau 365 Fenster hat und 4 Türme und so weiter. Aber ja, ist ein toller Platz, Eggenberg. Also kann ich nur jedem empfehlen. Sehr schöner Schlossgarten und so weiter. Wieder rennen dort übrigens herum. Auf. Das Eggenberger Schloss umfasst übrigens auch eine ziemlich komplette Darstellung des bekannten Universums. Also das ist sehr interessant. Auf dem Garten her, soweit ich mich kundig gemacht habe. Und vor allen Dingen, das Graz beinhaltet in sich, wenn man Graz rückwärts liest, also als Zarg, wobei man das also unterteilt in zwei verschiedene Begriffe, einmal das Zar und einmal das G. Das G entspricht wiederum dem 7. Buchstabe im lateinischen Alphabet oder der Primzahl 7 dementsprechend. Und das Zar steht einfach nur für, also das russische Zar, das kommt wiederum aus dem deutschen Kaiser oder dem lateinischen Cäsar, weil eins ist alles ein und dasselbe. Gibt einen Hinweis hin auf das Mausoleum in Graz. Und dieses Graz spielt eine sehr, sehr große Rolle, was ich auch gesagt habe, genauso wie auch der Begriff, wo dieses Graz überhaupt liegt, also die Steiermark. Das kann jeder wiederum überprüfen, wenn er einfach in Wikipedia reingeht. Er gibt Steiermark rein mit Bezug zu dieser Kronos-Zeus-Europageschichte in Verbindung mit Österreich und mit Niederlande. Und zwar muss er einfach nur Steiermark eingeben, wechselt dann auch aber die Sprache ins Niederländische in Wikipedia und hat plötzlich den Stiermarken dastehen. Okay. Ja, also unglaubliche Zusammenhänge. Gehen wir weiter im Text. Die Rolle des lateinischen und griechischen Alphabets habe ich da in meinem kurzen roten Faden stehen. Und zwar in Kombination mit Zahlensystemen dabei. Also Bibelcode und so ist ja relativ populär geworden in den letzten Jahren. John, aber nebenan, da geht es um was Ähnliches. Ich würde einfach sagen, ihr unterbricht immer ganz schnell, weil also zu diesem Steiermark, Graz und im Besonderen zu Österreich, das früher mal also bekannt worden ist oder so als Osterriki, also das Reich im Osten, und in der internationalen Version als Austria eine sehr, sehr große Rolle spielt oder so. Du hast mir selber auch mal dieses neue Logo von Telekom Austria. Oh ja, das war einer der Synchronizitäten. Also, sehr, sehr tiefgehende Geschichte mit in sich hat. Und zwar dieses Austria lässt sich trennen aus Tria, also aus drei. Letztendlich, weil Tria ist ja wiederum das griechische Drei und hat einen Bezug zu diesem Troja. Also diese Troja-Geschichte ist da ganz, ganz tief mit eingebunden. Und dieses mit dem neuen Signet von Austria oder Telekom Austria, so wie das geschrieben ist, also Tele, drunter Com, aus Tria. Tele bedeutet in diesem Zusammenhang also nichts anderes wie fern, Also von Bern komme ich aus Troja. Ja, ich habe das von Anfang an total, also erstens einmal relativ hässlich, muss ich sagen, und so seltsam gefunden, dass sie das so teilen. Und dann lese ich bei dir das und denke mir, ja, seltsam. Das seltsam ist es nur in dem Augenblick oder so, wenn man die Hintergründe nicht kennt. Und zwar, du musst dir einfach vorstellen, also alles, was man über das sogenannte HAARP-System kennt, also mit Opelar geschrieben, das ja letztendlich also nicht nur Mind-Control-System ist, sondern auch eigentlich eine der ultimativsten Waffen überhaupt, die es gibt auf dieser ganzen Welt. Und in dieses HAARP-System sind eigentlich auch sämtliche Handy oder sonstige Netze mit eingebunden und damit auch quasi alle große Firmen, wie beispielsweise die Telekom Austria oder Telekom Deutschland oder auch das Vodafone oder so, das ich hier vorhin schon in dem kurzen Gespräch, das wir hatten, bevor das Interview angefangen hat, mal kurz angeschrieben habe. Und zwar, ich wusste genau, ich muss am 4.7.2007 zum 231. Geburtstag der USA, musste ich in Graz sein. Ich war auch da bei meiner Bekannte eben in Eggenberg. Und die vier Mädels haben selber, also alle miteinander Vodafone-Telefone. Wobei bei Vodafone das Wichtige ist, die meisten haben es auch schon mal irgendwo gesehen. In der Werbung drin, Stern oder Spiegel, hat man das öfters mal gesehen. Also, dass dieses komische Signet von Vodafone, das eigentlich einer 6 entspricht, dreimal vorhanden ist. Also wir haben auch da drauf quasi diese Zahl 666 in diesem Signet drin. Jetzt habe ich ein Telekom-Handy, also deutsches Telekom-Handy, und habe das jedes Mal, wenn ich nach Österreich reingefahren bin, den umgestellt, also fest installiert auf Telekom Austria als Partner von Telekom Deutschland und komme also da nach Graz rein, komme nach Eggenberg hin. Als ich nach Graz reinfahre, fährt vor mir ein Fiat Bravo mit einem merkwürdigen Kennzeichen drauf, also G für Graz und dann nochmal viermal ein G drauf. Also wenn man das G den betrachtet als Primzahl 7 oder so, habe ich den quasi 5-7er vor mir stehen gehabt. Der hat leider aber eine dunkle Scheibe gehabt. Ich fuhr hinter ihm, konnte also nicht sehen, wer da drinnen sitzt, oder was oder wie. Habe das also meiner Bekannten denen erzählt oder so. Und die hat gesagt, also sowas hat sie noch nie gesehen. Ich weiß auch nicht, ob irgendjemand anders schon mal das Fahrzeug gesehen hat. Vielleicht entdeckt sie jemand irgendwo in Graz und kann mir da ein Foto davon schießen oder so, dass ich mir zumindest mal den fotografischen Beweis dafür habe, dass es also tatsächlich richtig ist. Auf jeden Fall, also ich bin da in diesem Graz-Eggeberg in dem Augenblick, wo ich da bin, fangen sämtliche Handys von den vier Mädels anzuspinnen, also die kriegen kein Netz mehr. Und stattdessen kommt aber bei mir dann auch, also loggt sich mein Handy aus dem Telekom Austria und ich habe plötzlich das B1, also das One-Netz drinnen, und zwar mit dem auf der Display drauf, das B-1. Und das B1 kann man lesen entweder als Bone, also als Knochen, oder als sei einer, also B1. Ja, habe ich ein bisschen merkwürdig gefunden oder so, weil da kamen noch ein paar andere Zahlen in Verbindung mit dazu oder so, die, über die Tankrechnung oder über andere, ganz andere Sachen, die sehr merkwürdig quasi immer ein und der gleiche Bezug hatten. Ja, wobei ich mich jetzt davon distanzieren möchte, irgendwelchen Telekom-Firmen voreilig irgendwas zu unterstellen, aber okay. Ich weiß, dass ich das belegen kann, was ich hier alles erzähle. Ja, aber jedenfalls interessante Synchronizitäten, die auch mir dann irgendwie aufgefallen sind, wobei da ist immer natürlich das beweist, im Grunde ja noch gar nichts, außer dass eben interessante Synchronizitäten vorkommen. Ja, sehr ins Auge reinsteche. Und wenn wir bei diesen Merkwürdigkeiten sind, möchte ich nochmal schnell erwähnen, also innerhalb Begriffe oder so, oder in dieser Geschichte, sogenannte sprechende Namen, wie wir das vorhin gehabt haben, bei dem William Shakespeare, eben wie gesagt, also wenn jemand 44 Jahre im Ort wohnt, der Geilingen heißt, also mit AI geschrieben wird, was halt eigentlich fürs Deutsche ein bisschen ungewöhnlich ist, weil es gibt auch ein Geildorf. Ja. Also mit Ilja, mag ich jetzt nicht so weit in die Details gehen, denn man fragt sich zu Recht, worauf wir hinaus wollen, gell? Sollte man geschwind machen, weil das ist eine ganz, ganz wichtige Geschichte. Wir haben hier beispielsweise den Begriff, also für die italienische Hauptstadt mit Roma, also italienisch gesprochen, also bei uns heißt es ja Rom, und Roma rückwärts geschrieben, gibt einen ganz neuen Begriff, nämlich Amor. Amor wiederum bedeutet, ist nichts anderes wie der Begriff für Liebe. Und Roma ist aber altgriechische Siedlung, also quasi die alte Griechen haben das genauso wie auch Neapoli, also das heißt ja Napoli heißt oder Neapel, gegründet. Wobei Neapoli nichts anderes bedeutet wie einfach neue Stadt oder Neustadt. Und in diesem Romi aus dem Altgriechischen raus oder so haben wir den Begriff drin, Kraft, also wiederum die gleiche Geschichte wie mit Odin und Odin Zeus. Und in dieser Verbindung haben wir die Universität Yale, US-Bundesstaat Connecticut. Und da gibt es eine ganz interessante Geschichte. Diese Universität Yale wurde einst gegründet im Ort, der Killingworth heißt, also auf Deutsch übersetzt einen Mordwert. Und jetzt wird es noch interessanter. Wir wissen, dass also in Yale das Clubhaus steht von der Skulls and Bones, um die es hier geht oder so, bei denen also vornehmlich immer Deutsch gesprochen wird. Und dieses Clubhaus heißt The Thump, also die Gruft. New Haven wiederum, auf Deutsch übersetzt, heißt nichts anderes wie neue Zuflucht, und Connecticut, wenn ich das richtig trenne oder so, habe ich einfach nur Connect, I cut. Ich habe die Verbindung abgebrochen. Also sehr, sehr merkwürdige Konstellationen. Und jetzt kommen wir nochmal zu was dazu, und zwar im Begriff Georg, aus dem griechischen Georgios oder Georgios. Das verbindet quasi erstmal der deutsche Nachname oder Vorname Georg, dann George, wie in George W. Bush, in Verbindung mit dem Land Georgien, das übrigens in seiner Flagge drinnen den heiligen Georg hat, also derjenige, der mit dem Arme seinen Mantel teilt, in Verbindung mit New York, in Verbindung mit dem deutschen Vorname Jörg oder Jörg Haider, die alle ein und das gleiche bedeuten, nämlich Erdarbeiter. Kann jeder überprüfen, wenn er ins Wiki reingeht, einfach nur Georg eingeben und die ganzen Namen bedeuten. Okay, Ilja, du hast Unmengen an diesen Zusammenhängen. Halten wir das jetzt einfach fest, aber ersparen wir uns weitere Aufzählungen, denn das ist einfach, da kommt erstens keiner mit, und man kann auf deinen Blog schauen und dort findet man, es ist tatsächlich so, also ich hab da darin auch ein bisschen geschmökert, auch in diesem Buch. Es gibt sehr, sehr viele dieser numerischen Zusammenhänge, aber wir müssen jetzt da auf den Bezug zum eigentlichen Weltgeschehen kommen, denn um das geht es mir, das interessiert mich. Daher jetzt einmal abschließend, was gibt jetzt noch zum lateinischen und griechischen Alphabet zu sagen? Ganz einfache Geschichte, also diejenige, die quasi diese Weltformelprogrammierung oder diese Zeitmatrix quasi da generiert haben, die haben tatsächlich das lateinische Alphabet verwendet. Und zwar, lateinisches Alphabet, wissen wir, hat 26 Buchstaben, mal 37 gibt 962. Das Problem da dabei ist, es reicht mir nicht, dass ich quasi damit so etwas wie eine in sich geschlossene Zeitschleife generieren kann. Dazu brauche ich 27. Buchstabe. Also 27 mal 37 ist 1999. Die wiederum haben innerhalb dieses Systems, wo die 666 quasi die Mitte bildet, oder das zweite Drittel. Das erste Drittel ist die 333, zweite Drittel ist die 666, drittes Drittel ist die 999. Wichtig bei der Geschichte ist jetzt wiederum das zweite Drittel und das dritte Drittel. Wenn ich hingehe und nehme das zweite Drittel mit der 666 und das dritte Drittel mit 999 und schreibe die einfach nebeneinander, unterbrennt mit einem Schrägstrich, und ich drehe das jeweils immer um 180 Grad, habe ich jeweils immer die gleiche Zahl dastehen, egal wie ich es drehe. Okay, wunderbar. Cool. Gibt es jetzt noch irgendwas, sagen wir, auf der Meta-Ebene über das Ganze zu sagen? Weil, wie gesagt, da schwirrt allen, inklusive mir, nur der Kopf. Das muss man nachlesen. Und es gibt auch, und da gibt es ja auch einige Informationen auf deinem Blog. Also wie gesagt, diese Dinge hier zu behandeln, ist zu viel auf einmal. Das muss man auch irgendwie schriftlich sehen. Nein, würde ich so. Nein, ist so, glauben wir das. Es ist einfach. Weil du hast mich ja gefragt gehabt, welche Rolle spielen die zwei Alphabete da dabei? Und die zwei Alphabete spielen in dem Augenblick eine sehr, sehr große Rolle, weil man hat also zur Codierung oder zur Generierung dieses ganzen Zeitmatrix-Systems also nichts anderes verwendet wie das lateinische Alphabet, das eben normalerweise eben die 26 Buchstaben hat, und hat dem einen 27. Buchstabe dazugehängt, und zwar das E. Man kann das auch überprüfen, indem man einfach wiederum in Wikipedia reingeht, einfach Enigma eingibt. Die Enigma ist diese Codiermaschine, die im Zweiten Weltkrieg also von den Nazis verwendet wurde, sind um ihre ganze Funksprüche zu kodieren. Und man wird dann feststellen oder so, dass eben genau diese 27. Buchstaben nennen, das E ist, damit man auf diese Geschichte kommt. In Verbindung mit dem griechischen Alphabet jetzt wiederum, das hat 24 Buchstaben, hat wie gesagt jeder einzelne Buchstabe quasi für sich gesehen sämtliche irgendwie wichtige Formeln in der Chemie drin, in der Mathematik, in der Elektrotechnik und. Das kann man selber also auch überprüfen, indem man einfach auch wiederum in Wikipedia reingeht und einfach Alphabete eingibt und das Griechische sich dann auswählt oder so, und dann mal schaut, in welche Systeme das quasi angebunden ist oder maßgeblich ist als Formel in der Formel drin. Und da dabei ist dann ganz einfach wichtig, ich habe die richtige Grundzahl, das ist die 37, eben die Primzahl 37, und nimm die mal 24 griechische Buchstaben, komme ich auf die 888 geteilt durch 4, ist 222 mal 5, komme ich auf die 1110. Die 1110 ist wiederum aus dem Grund wichtig, weil ich muss es quasi innerhalb diesem Codierungssystem schaffen, aus sich selbst heraus quasi in die vierte Zahldimension zu kommen, die wiederum auch die vierte Zahldimension entspricht. Also quasi, damit ich überhaupt diese Codiermöglichkeit habe. Ja, und das ist aber für viele natürlich, auch für mich, schwierig als Beweis hinzunehmen. Du stellst da zwar schon numerologische und numerische Zusammenhänge dar, aber Beweis. Ich würde sagen, wir machen jetzt eine kurze Pause. Und danach gehen wir dann wirklich in medias res. Weiß nicht, dein Akku ist noch in Ordnung? Er ist noch in Ordnung. Okay. Falls nicht, dann wird er wahrscheinlich piepsen. Okay, wir machen jetzt einfach eine kurze Pause und danach gehen wir dann quasi aufs Eingemachte und danach möchte ich dann vor allem auch eben den Zusammenhang herstellen mit dem, was da wirklich real hier in unserer Welt passiert. Okay, bleiben Sie dran, wir kommen gleich wieder. Hier sind wir wieder, es ist eine keine einfache Sendung. Sehr viel Information, die da daherkommt, sehr viel basierend auf Numerologie, was nicht sehr griffig ist. Wir versuchen jetzt, dass wir in der nächsten Stunde da etwas griffiger werden und dann vielleicht gegen Ende dann auch bereits das Skype-Phone aufzuschalten. Und jeder, der jetzt da sitzt und sich den Kopf kratzt, soll einfach selber an Ilja Papa die Fragen stellen, die unter den Nägeln brennen. Ilja, kommen wir vielleicht jetzt am Anfang des zweiten Teils auf Nostradamus zu sprechen und dessen Vorhersagen, die ja dann schon konkreter in unsere Welt fallen, wo also mehr Leute dann auch das nachvollziehen können. Mhm. Also bezüglich Nostradamus ist eigentlich eine der wichtigsten Aussagen überhaupt. Und zwar ein Typ namens Ray Nolan hat da Untersuchungen angestellt, der ist also hingegangen und hat sich also tatsächlich alte Drucke besorgt von 1668, soweit ich erinnern kann. Und hat es untersucht und hat also einfach gesagt, also die Drucktechniken, die bei dem Buch verwendet worden sind oder so, stammen keinesfalls aus dem 17. Jahrhundert, sondern die stammen weit aus der Zukunft. Er kommt auch zu dem Schluss, dass letztendlich also Nostradamus nicht eine einzelne Person war, also nicht dieser Michel de Notre Dame war, sondern dass er letztendlich eine Gruppe war, die sich Wir geben das Unsere nennt, was er aus dem Namen Nostradamus quasi raus ableitet. Eine der wichtigsten Aussagen von Nostradamus ist unter anderem auch in dem einen Vers begründet, wo er dann sagt, 500 Jahre lang wird man von dem, der eine Zierde seiner Zeit war, nicht gerade für ihn halten, doch plötzlich wird man es also weltweit verstehen und man wird in dem Jahrhundert recht glücklich darüber sein. Im Endeffekt verbindet sich diese Geschichte quasi auch mit den Entdeckungen, die ich da gemacht habe, was ich da beschreibe mit diesem Zeitgenerierungssystem und welche Rolle da dabei diese Zahlen, also die Primzahlen insbesondere, spielen. Wobei dazu ganz explizit sagen muss, also es ist keine Numerologie. Also das, was ich da gefunden habe oder so, ist letztendlich also quasi die Möglichkeit, wie ich Informationen aus Begriffe, aus Name rauslesen kann, also über diese Zahlen in dem Augenblick, wenn es die gleiche Zahl sind oder so, gibt es da irgendwelche Verbindungen, die muss man natürlich dann auch zusammensuchen, muss ich darstellen. Und es ist eine komplett neue Geschichte, die man mit Sicherheit also nicht innerhalb von 2 oder 3 Stunden wieder darstellen können. Aber ich biete eben dazu erstens mal meine Bücher an, b über meine E-Mail-Adresse, also 3 Dokumente, wo das eine oder andere dann doch schon ersichtlich ist. Und ich beantworte eigentlich auch jedem über die private E-Mail-Adresse jede Frage, die er irgendwie hat oder so. Oder ich gebe ihm einen Hinweis, wo er denn suchen muss oder so, damit er quasi ein bisschen klarer an die richtigere Wahrheit drankommt. Ja, und deine E-Mail-Adresse ist ja auch von der Startseite aus derzeit verlinkt und wird dann auch im Archiv vorhanden sein. Und stimmt, Numerologie ist ein bisschen nicht ganz der richtige Begriff. Es sind numerische Zusammenhänge, die du über Primzahlenschlüssel 37 und 6 aufstellst. Ne? Mhm. Also 6 ist keine Primzahl, aber ich meine, über Numerologie wäre in dem Augenblick also ein absoluter Blödsinn, weil ich habe ja quasi über diese Basiszahl, also über die tierische 666, wo die Bibel ja explizit dazu auffordert, also den Klugen auffordert, er möge denn quasi dieses Rätsel lösen. Und wenn man sich dann auch mit der Geschichte beschäftigt oder so, spielen dann auch schon ein paar Zahlen oder eben auch dieser Begriff Ili aus dem Griechischen raus, der eben genau die 1110 ergibt, spielen eine sehr, sehr große Rolle, aber es sind auch andere Faktoren, die dabei eine Rolle spielen. Ich bin dann beispielsweise auch hingegangen und habe die ganze Primzahl zwischen 2 und rund 5.000 untersucht und habe da versucht herauszufinden oder so, was da die Merkwürdigkeiten drin sind. Und da gibt es eine, es gibt größere Primzahlenlücke, wobei die größte Primzahlenlücke oder Zahlenlücke überhaupt, wo keine Primzahlen quasi drin vorkommen oder so, ist mit 34 gegeben. Dann der zweite Faktor, der sehr, sehr große Rolle spielt, ist, wenn ich das quasi, also die Primzahlen auch als Jahreszahlen sehe oder so, sind die Lücken, die im 20. Jahrhundert vorherrschen, und zwar innerhalb der Primzahljahre 1913 bis 1931. Also wir erinnern uns dran, dass da also sehr, sehr schwerwiegende Dinge passiert sind. A, erst einmal der Weltkrieg, B, dann auch die ganze Inflation, alle die ganze Geschichte drumherum. Dann von 1931 weg bis 33 haben wir eine ganz normale Lücke von 2. Dann von 33 bis 49 haben wir eine sehr große Lücke drin. Und dann von 1951 bis 53 wiederum eine sehr große Lücke. Zwischen 33 und 49 muss man sich vergewärtigen, dass Hitler damals an die Macht kam, also das Dritte Reich da war. Und 1949 beispielsweise auch die heutige BRD gegründet worden sind. Ja. Also an diesen Primzahlpunkten gibt es dann einschneidende Ereignisse oder ist das zu verstehen? Nein, also ich habe nach den Erkenntnissen, die ich daraus schließe, ist das einfach so, überall, wo irgendwie entweder über die sogenannte Weltformel quasi bestimmte zeitliche oder historische Dinge quasi verändert worden sind, also künstlich herbeigeführt worden sind oder so, tauchen entweder diese eklatante Primzahlenlücke auf oder der andere Effekt ist einfach der, dass ich den sehr, sehr massiv, also quasi ganz bestimmte Primzahl innerhalb bestimmter Ereignisse habe, wie beispielsweise innerhalb der fünf große Terrorereignisse beginnen mit New York 2001 und endend quasi mit London am 7.7.2005. Mhm. Gut, jetzt Nostradamus, da waren wir stehen geblieben und der Schlüsselkönig Davids ist da auch irgendwie so ein Begriff. Ja. Was bedeutet denn das jetzt wieder? Ganz einfach Geschichte. Nostradamus, wie auch die Bibel, erzählen eigentlich von irgendeinem Typ, also der bis heute eigentlich unbekannt ist, dass da irgendjemand mal auftauchen wird oder so und also quasi die Wahrheit ihn rausfindet. Ich habe das von 1995 weg oder so, also immer irgendwie das Gefühl gehabt, dass das irgendwie bestimmte Verbindung mit mir selber, mit mir persönlich hat, weil wenn man sich Kurt Allgeiers Buch Die Prophezeiung von Nostradamus mal durchliest, dann wird man, wenn man sich selber drin spiegelt quasi, sehr schnell feststellen, dass es ein paar Daten da drin gibt oder so, die kann niemand anders wissen, wie man selber persönlich oder so, weil das eben entweder das ganz persönliche Lebensumfeld anbelangt oder der Lebensverlauf oder halt im Endeffekt dann auch irgendwelche private, familiäre oder sonstige Gründe. Und dazu gibt es ganz, ganz einfache Nennung, zunächst mal eines Namens, und dieser Name ist in dem Brief an Heinrich II., der aber tatsächlich, also da ist man sich drüber einig, eigentlich diesen Chiron meint, wobei, also Chiron nennt ihn Nostradamus, geht aber zurück, aber letztendlich auf den griechischen Begriff Hiro, also ein ganz einfach ein X und ein P auf Deutsch, umschreibt aber die griechische Buchstabe des Hi und das griechische R. Und diese zwei stehen eigentlich für das sogenannte Christusmonogramm. Um den geht es jetzt letztendlich eigentlich auch, weil die Bibel umschreibt diesen Typ wiederum als ganz einfach als Menschensohn. Es hat also nichts mit dem Christus zu tun oder mit dem Jesus zu tun, so wie uns die Kirchen das auslegen, sondern es hat einfach mit der Persönlichkeit was zu tun, die ganz bestimmte Entdeckung macht und die irgendwie mit der ganzen Sache verbunden ist, die wiederum auch verbunden ist mit dieser Geschichte von wegen Alpha und Omega sein zur gleichen Zeit. Also der Anfang und das Ende. Also du sprichst da jetzt quasi von jemandem, unter Anführungszeichen, der in der katholischen Tradition als die Wiederkunft Christi fälschlich interpretiert wird, oder? Oder wie verstehe ich das jetzt? Man kann es nicht so sehen oder so, man darf es aber nicht vom religiösen Sinn her sehen, sondern man muss es also wirklich also streng wissenschaftlich und nach der vorliegenden Daten sehen. Und da möchte ich jetzt mal kurz ein ganz kleines Beispiel sehen, dass diese Geschichte mit den Nostradamus-Aussagen also bei Weitem nicht irgendwelche Zufälle sind oder irgendwelche Blödsinn dahergeredet oder irgendwelche Unsinn sind. Und dazu nehmen wir ganz einfach wiederum die 666, die nehmen wir mal zwei Drittel. Und zwar muss ich das ganz einfach rechnen, 666 mal 2 gibt 1332, 2 Drittel aus 666 ist 444, die nehme ich mal dazu, kommen dann auch auf die Jahreszahl 1776 wieder, die wiederum Gründungsjahreszahl der Illuminate und der USA sind. Also wir haben einen Kernpunkt. Diese 1776 nehme ich jetzt wieder her und teile die einfach in zwei bestimmte Zahlen auf. Also ich nehme erst einmal der vordere Teil die als 177 und der hintere Teil als die 6. Diese 177 addiere ich wiederum zu der 1776 dazu, gibt 1953 plus 6 gibt 1959. Ja, und was ist da die Signifikanz davon? Ganz einfache Sache. Da dazu kommt jetzt eine zweite Zahl bei Nostradamus drinnen vor, in Verbindung mit dem Namen. Der Name ist Thrasybulos. Also Thrasybulos aus dem Griechischen, also er schreibt es Thrasybulos mit B. Im Griechischen bedeutet der Name aber letztendlich Thrasybulos, also mit TH oder mit dem englischen TH ausgesprochen und mit einem B drinnen. Einfach zusammengesetzt aus zwei griechischen Begriffen, Thrasy, also Gewalt oder böse oder irgendwas sehr, sehr Negatives oder so, und Vulos aus dem Griechischen Willen raus, also böser oder dreister Wille eigentlich auf Deutsch übersetzt. So, und Nostradamus nennt in diesem Zusammenhang eine bestimmte Zeitspanne, und zwar die Zeitspanne von 177 Jahren, 3 Monaten und 11 Tagen. Ich habe wieder die Basiszahl mit der 1776, zähle also quasi diese 177 Jahre, 3 Monate und 11 Tage dazu, komme ich auf der 11.3.1953 plus die 6 nochmal aus der Restsumme von 1776 raus, die wir vorhin die Rechnung gemacht haben, komme ich auf der 11.3.1959, ist das korrekte Geburtsdatum meines Bruders zum einen und zum anderen sein zweiter Name. Aha, du bringst es also jetzt ganz konkret auf deine Person. Es hat mit mir was zu tun, weil diese Person oder dieser Name Thrasybulos ist in Verbindung gesetzt, also mit einer Vergiftung von irgendjemandem, also von dem Neuen, der da kommen soll. Und ich habe quasi in meiner Gaststätte drin, die mit sogenannten Hypergifte quasi angemalt war, eine sogenannte schleichende Vergiftung durch Stoffe wie Dioxin, Lindan, Pentachlorphenol, Formaldehyd und sowas erlitten und wäre an dieser Geschichte also quasi fast zweimal gestorben. Es kommt du bei diesen Rechnungen, die du meistens sehr schnell machst, sodass mir und auch sehr vielen Hörern das Hirn schwirrt, verwendest du viele Faktoren, die mehr oder weniger willkürlich daherkommen, addierst dann irgendwas dazu? Naja, aber warum nimmst du genau diese? Das habe ich mir nämlich auch dann immer gefragt, als ich habe von dir Mails im Umfang 15 Seiten und mehr bekommen. Ja. Und ich habe mich dann natürlich auch immer gefragt, wie kommst du jetzt genau auf diesen Faktor? Wie kommst du genau auf, dass du jetzt 6 dazu addieren musst? Etc. So eine ganz einfache Sache. Wenn ich in Mathematik. Ja, ganz einfach bezweifle ich, aber okay. Nee, das ist wirklich eine ganz einfache Sache, weil ich habe ja keine neue Zahlen, sondern ich habe ja Basiszahlen, mit denen ich irgendwie rechnen muss oder so, oder die es ja gilt quasi in eine bestimmte Sache mit rein zu integrieren. Ich habe zum einen diese biblische Aussage über die Tier 666, ich habe zum anderen diese Aussage quasi über Nostradamus mit den 177 Jahre, 3 Monate und 11 Tage und ich habe dieses Phänomen, dass ich eben über diese ganze Kronos- und Zeus-Geschichte, also quasi immer einen gleichen Teiler habe und der Teiler, der gibt sich aus meinem Geburtsdatum raus, wenn ich 9.6.1957 quasi addiere, sämtliche Zahlen an sich oder so, komme ich auf die Primzahl 37. Also ich habe wiederum in dieser Geschichte drin quasi wiederum einen Schlüssel. Und wenn man jetzt diese Sache von dem her betrachtet, wie wir bisher die Welt immer sehen, und zwar, dass man separiere, dass man sage, ja, Moment, Materie, ein Atom ist eine Sache für sich und ein Molekül ist eine Sache für sich und eine chemische Verbindung ist eine Sache für dich und Biologie ist eine Sache für sich, dann macht man eigentlich den Fehler seines Lebens. Weil ich kann nicht hingehen auf der einen Seite, so wie das quasi CERN auch vorexistiert oder die sogenannte theoretische Physik oder so die Physik an und für sich, dass ich hingehe und sage, alles was egal irgendwo existiert oder so, besteht eigentlich aus immer der gleichen Grundbaustoffe und gehe dann auch aber hin und sage, ja Moment, aber dieser Ilya Papa, der existiert jetzt aus einem speziellen Stoff oder der Tarek Al-Ubaidi, der existiert aus einem ganz anderen Stoff. Und das Telefon, mit dem wir telefonieren, das ist wieder ein dritter Stoff. Und so eine Sache, entweder alles ist eins oder eben, ich muss sagen, Entschuldigung, ich habe die Welt nicht verstanden. Die wenigsten haben die Welt verstanden, aber das heißt, diese Weltformel ist ganz einfach die Verbindung, die da über diese Primzahlencodes in den verschiedensten Wissensgebieten passiert. Ich versuche das irgendwie jetzt zu verstehen. Ist das das, was du unter Weltformel verstehst? Als Weltformel. Weltformel ist vielleicht der falsche Name. Ja. Die Umschreibung trifft es eigentlich schon, weil in dem Augenblick, wenn ihr also weiß, dass man in CERN unter nichts anderes über diesen Teilchenbeschleuniger sucht, wie das sogenannte Godspartikel, also quasi dieses eine verbindende Element, das eigentlich erklärt, wie sämtliche andere Bausteine innerhalb der Materie oder des Seins an sich, also egal in welchem Bereich, also gehe, ob ich jetzt Chemie jetzt nehme oder die Biologie jetzt nehme oder so, wobei ja sogar die DNA auch kodiert ist oder so, oder im Endeffekt Erbinformationen quasi auf eine biochemische Basis quasi, nichts anderes wie ein Bauplan des Lebens, also genau die genau bestimmen, wenn also die weibliche Eizelle befruchtet wird von der männlichen Samenzelle, kommen quasi zwei zueinandergehörige Informationen dazu, aus denen heraus wieder sich ein Mensch entwickelt oder so, wo genau davor festgelegt worden ist, in dem Augenblick, wo diese zwei Sachen zusammenkommen oder so, gibt es einen kompletten Bauplan, wo dann auch jede einzelne Zelle weiß, ich muss ein Knochen werden, ich muss ein Zahn werden, ich muss ein Auge werden, ich muss irgendeine Synapse werden in einem Gehirn drin, ich muss ein Stückchen Hautzelle werden und. Und das ist ja im Endeffekt dann auch genau diese Geschichte, wo wir die Basis dafür haben, dass man solche Wahnsinnsaufwände macht, also mit riesige Summe im Milliardenbereich und mit 10.000 von Top-Wissenschaftler weltweit oder so, dass man den hingeht oder so und sagt, ich suche jetzt dieses Godspartikel, also quasi dieses fehlende Link, das mir erklärt, warum das bestimmte andere Faktoren genauso sind, wie sie sind. Okay, und jetzt, um jetzt auf, im Prinzip kann ich nur wiederholen, das heißt, all diese Fundamente, die du da legst, sind in ihrer Blüte nachzulesen auf deinem Blog, du verschickst auch PDFs an Leute und du hast 4 Bücher geschrieben. Ja. Mhm. Aber was ist jetzt die Conclusio, die du aus diesen ganzen Zusammenhängen ziehst, und zwar konkret für uns jetzt? Ganz einfache Sache, also das, was ich hier quasi als Weltformel umschreibe, umfasst ja quasi sämtliches bisher bekannte Wissen um den einen Faktor erweitert, dass quasi letztendlich quasi erstens mal unsere ganze Vorfahren, also diejenigen, die diese ganze griechische Mythologie geschrieben haben, genau gewusst haben, von was sie da eigentlich berichten, dass die damals schon diesen Aufbau oder diese sogenannte Godspartikel quasi gekannt haben, die alles andere auch gekannt haben, was auch in der Zukunft passieren würde und das in verschlüsselter Form quasi niedergeschrieben haben. Zum einen im gleichen Format oder in der gleichen Tradition drin ist auch der Tanach aufgeschrieben, also die hebräische Bibel, aus der heraus dann auch letztendlich, also die griechisch-orthodoxe Bibel geworden ist, aus der heraus dann auch letztendlich die römisch-katholische Bibel oder die evangelische Bibel geworden ist und aus der heraus letztendlich auch der Koran entstanden ist. Und jedes einzelne dieser Bücher hat wiederum seine ganz explizite Geheimnisse in sich, wobei bildhaft oder mathematisch eben ganz bestimmte Teile innerhalb dieser ganzen Wissens Weltformel letztendlich oder so. Wenn man weiß, wie die drei Bücher zusammengehören oder so, kommt man dahinter, was da eigentlich wirklich läuft und was da eigentlich los ist, aus welchem Grund. Und was ist los? Was läuft und was ist los? Ganz einfach Geschichte. Wir sind in einer Zeitmatrix drin, wo quasi schon vor langer, langer Zeit festgelegt worden ist, dass irgendjemand den zu erscheinen hat oder so, der dann auch die richtige Lösung findet, der das richtiger erklären kann oder diese alles verbindende Links quasi darstellen kann mit seiner Forschung und damit quasi dieses eine erreicht, dass eben Gott Kronos anfängt, seine 5 Kinder, die er zuvor verschlungen hat, wieder unversehrt auszuspucken oder eben sich die ganze biblische oder sonstige Prophezeiung dann letztendlich erfüllen. Ja, und was passiert da dann? Ganz einfach Geschichte, da gibt es beispielsweise... immer ganz Aussagen. Einfache Geschichte, aber okay, ja. Was passiert jetzt dann? Für mich sind die immer ganz einfach. Ja, für dich, aber für mich und die Zuhörer weniger. Aber wir geben unser Bestes. Okay. Aber wer konkret, was passiert tatsächlich jetzt aufgrund dieser Vorhersagen? Was soll jetzt passieren, sagen wir so? Was jetzt passieren soll? Erstens mal, dass diese Geschichte, die ich erzähle, von wirklich wichtigen Leuten verstanden wird oder so, also quasi in ihrem Ganzen. Dazu wär nötig, also das, was ich eigentlich bräuchte oder so, um diese Geschichte wirklich komplett zu entschlüsseln und komplett sämtliche Nachweise vorlegen zu können oder so, wären A, erstmal Mathematiker, B, Physiker, C, ein paar Chemiker, B, ein paar... Nein, du bist jetzt schon wieder da irgendwo in der Metaebene. Ich möchte jetzt endlich einmal konkret wissen, in deinem Buch kommt ja der 11.9. etc. sehr viel vor, das Carlson Bones etc. Erzähl uns doch jetzt bitte, hör jetzt auf mit diesem Fundament legen. Genug davon. Wir wollen jetzt wissen, was, also ich probiere es das letzte Mal, was passiert tatsächlich jetzt konkret? Aufgrund dessen. Verstehst du meine Frage? Ich möchte jetzt nicht, okay, warte ein bisschen. Es ist also so, dass wir alle jetzt diesen Prozess, den du da beschreibst, besser verstehen werden. Ja? Aber was beschreibt der Prozess? Welche Aussage lässt sich treffen? Ganz einfach, dass wir vor sehr, sehr große historische Ereignisse eigentlich stehen oder so. Und im Endeffekt also geht es auch um diesen Endkampf zwischen, ja, sagen wir Satan in Anführungsstrich und dem Guten, dem absolut Guten. Und damit quasi wieder die Rückkehr in das sogenannte biblische Paradies. Okay, also du sagst also, diese ganzen biblischen Prophezeiungen, über Prophezeiungen haben wir uns ja schon ausgelassen, dass die, was die jetzt wirklich sind, etc., deiner Meinung nach, dass diese Dinge tatsächlich jetzt in unsere Welt kommen und da gibt es ja dann sehr viele, ja, ich sage jetzt mal, Mutmaßungen über die Zahl 666 etc. und die Signifikanz dessen. Erzähl uns doch ein bisschen was. Wie wird sich das deiner Meinung nach materialisieren? Wie sich das materialisieren wird, dazu muss man wiederum ein bisschen ausholen in die Richtung oder so. Urknall. Der Urknall, wir wissen also heute, oder die Physik lehrt uns das eigentlich, dass unsere ganze Welt oder das ganze Universum eigentlich an einem hyperklein komprimierten Punkt irgendwann mal gestartet hat, durch irgendein Ereignis quasi der Big Bang entstanden ist. Und dieser Big Bang hat letztendlich also quasi sämtliche Energie, die irgendwie vorhanden ist, und sämtliche Materie freigesetzt. Wobei wir jetzt aber nicht wissen, in welcher Form das Leben oder Intelligenz eigentlich an sich existiert, weil der Intelligenzprozess, der fängt mit Sicherheit nicht bei Menschen an, sondern der Intelligenzprozess ist, oder ein Evolutionsprozess ist eigentlich in sich ein hyperintelligenter Prozess. Zum einen. Zum anderen betrachtet man sich diese Big Bang-Geschichte von der Seite aus, dass es eben nicht nur einen materiellen Hintergrund gibt, sondern auch einen mathematischen Hintergrund ist, also der sich quasi über diese ganze Zahlengeschichte manifestiert. Und dann muss man diese ganze Big Bang-Geschichte wie die hypergigantischste Rechnung aller Zeiten betrachten, also quasi ähnlich wie ein Computerprogramm. Und am Ende von dieser ganzen Geschichte steht eigentlich das Ergebnis schon fest. Und das, was im Moment passiert, sind quasi ja, so Ausrutscher über diese Weltformel-Manipulationsgeschichte oder Zeitmanipulationsgeschichte raus, wo zwar in diesem Riesenprozess drinnen möglich ist, dass diese funktionieren, aber im Endeffekt quasi die Natur aus sich selber raus den wieder rauslöscht in dem Augenblick, wo sie entdeckt. Und das entspräche quasi genau diesem Brechen. Moment, das habe ich nicht verstanden. Die Natur löscht es wieder raus in dem Moment, wo sie es entdeckt. Was heißt das? Ganz einfache Geschichte. Stell dir die ganze Sache vor wie ein gigantisches Computerprogramm oder so, wo alles, was irgendwie existent ist, quasi ein sogenanntes Unterprogramm ist, also der Tarek Al-Ubaidi oder die Ilya Baba ist ein Unterprogramm von dem oder jeder deiner Hörer oder alles, was überhaupt existiert, ist quasi innerhalb diesem gigantischen Programm quasi ein Unterprogramm. Und jetzt kommt irgendjemand dahinter, wie die ganze Geschichte aufbaut, ich kann sich quasi in dieses Programm einhacken und kann irgendwelche Sachen manipulieren da drin. Also das ist genau dieser Faktor, den wir quasi haben über diese Tier 666 ist gleich in Anführungsstrich Satans Geschichte, weil mit dem Satan hat es tatsächlich ganz, ganz andere Bewandtnis, wie das, was man bisher angenommen hat. Und Welche Bewandtnis hat, also diese, Moment, die Sache, Elia, ich möchte es nur konkretisieren. Die Sache, über die wir gesprochen haben mit den Tempeln und den Kathedralen, das ist quasi das Medium, über das man sich in diese Zeitmatrix, von der wir alle Teil sind, einhackt, wo sie also bestimmte Leute eingehackt haben. Nein, das ist es nicht. Nein, das ist nein, nicht. Diese ganze Kathedrale und dieses ganze Steinsetzungssystem oder so, das sind im Endeffekt also nichts anderes wie so eine Art Antenne. Also die Punkte, wo man sich einhacken kann, also, die sind ganz klar definiert auf der ganzen Welt. Und einer dieser Punkte, wo man sich quasi einhacken kann, ist ganz eindeutig New York. Die Geschichte läuft über einen Computer, der quasi in das Erdenergiegitternetz quasi Daten eingespeist werden können. Und das wiederum funktioniert alle 20 Jahre nur. Und zwar immer innerhalb dem Zeitraum 11., 12., 13. August im Jahresablauf von 20 Jahren, jeweils immer mit der 3 am Ende. Das ist interessant, das erinnert mich an die Sendung Das Philadelphia-Experiment mit Oliver Gershitz. Da kommt auch genau dasselbe vor, wo also diese 20-Jahre-Zyklus existiert. Und über diesen Zyklus wird jetzt also manipuliert von einer globalen Machtelite, nennen wir es jetzt einfach mal so. Ja. Aber was ist jetzt das Ziel dieser Manipulation? Bin wieder bei derselben Frage, wie du siehst vielleicht, hoffentlich. Also was wollen sie erreichen? Das Ziel dieser ganzen Manipulation, also zunächst muss man erstmal definieren, wer macht denn das überhaupt? Und da habe ich also während meiner letzten 12 Jahre, bin ich einfach zu dem Schluss gekommen oder so, diejenigen, die das machen, sind eigentlich Leute, die in unserer Zeit gar nicht existieren dürften und die eigentlich nur existieren können über dieses quasi Zeitmanipulationssystem, weil es also tatsächlich Leute sind, die aus unserer Zukunft kommen. Und da habe ich ja auch eine ganz interessante Zahl anzubieten, 2109. Ja, okay, also Leute aus dem Jahr 2109 Korrekt. Manipulieren also jetzt die Gegenwart? Nicht nur die Gegenwart, sondern auch unsere komplette Vergangenheit. Okay, und nochmal, zu welchem Zweck? Was wollen Sie erreichen? Ganz einfach, da muss man jetzt wieder in die Bibel reingehen, und zwar in die Johannes-Offenbarung oder so, weil die erzählt ja letztendlich von einem finalen Schlagabtausch, wo quasi 10 Könige dem Tier 666 alle Macht geben für eine Stunde. Ich habe das in meinem 74-Seite-Dokument, habe ich das dargestellt, wie ich dahinter gekommen bin, was dieses Tier 666 eigentlich auch umschreibt, und zwar ganz einfache Wasserstoffatombombe. In dem Augenblick, was übrigens sich auch deckt mit einer Aussage von der Gendarmerie, dass A, erst einmal der Dritte Weltkrieg quasi ausgelöst wird, und B, der nachher mit allem, was man sich irgendwie nur an Perversitäten, an Waffentechnologie vorstellen kann oder so, quasi den auch umgesetzt wird. Also das heißt atomare, biologische und chemische Waffen. Und dazu gibt es eine bestimmte Aussage von Nostradamus in einem von der Verse drin: Das, was lebt und trotzdem keine Sinne hat, wird seinen Erfinder umbringen. Und das, was lebt und trotzdem keine Sinne hat, ist eindeutig das Atom. Zum einen. Und zum anderen gibt sich auch aus der Geschichte heraus ein anderer Vers, in dem es drin heißt, dass die Lebenden die Toten beneiden werden. Und ich brauche das wahrscheinlich nicht bis in alle Details ausführen, was passieren würde, wenn es beispielsweise genau in dem Gebiet, das die Bibel quasi Babylon nennt und das eigentlich die ganze Staaten umreißt, wie beispielsweise Irak, Iran, Pakistan, die ganze Länder quasi drumherum, Indien, also sämtliche Atommächte mit diesem Stachel innerhalb diesem ganzen Bereich drin, und zwar mit Israel, das eigentlich da unten weniger was zu suchen hat oder so. Also ich habe nichts gegen Jude, ich bin auch kein Nazi, ich bin auch kein was weiß ich was, man die irgendwie unterstellen wollte oder so, sondern das ist eine in sich geschlossene Geschichte, die wiederum Lösung und Problem in sich beinhaltet. Ja, also du hast jetzt erwähnt, du hast nichts gegen Juden, aber, ja, das hoffe ich, ich auch nicht, aber warum ist das überhaupt jetzt relevant? Ganz einfache Geschichte, weil diejenigen, die quasi diese Sache da geplant haben oder so, die wollten eigentlich genau das Volk da damit auslöschen. Dazu haben sie übrigens auch die Deutsche benutzt und ein paar andere Völker, auch die Russen oder so, während die jüdische Geschichte, indem sie quasi da damit verhindern wollte, dass eine ganz bestimmte Prophezeiung aus dem Tanach raus und aus der Bibel raus sich eigentlich erfüllen kann. Und welche Prophezeiung ist das? Ganz einfach, in dieser Prophezeiung drin geht es darum oder so, dass König David quasi wieder neu geboren wird, weil er ist eigentlich die maßgebliche Person, also nicht Jesus oder Christus ist die maßgebliche Person, sondern König David. Und zwar, das steht wiederum in diesem Zusammenhang, dass es vom König David also heißt, dass er den Schlüssel besitzt, der öffnet, sodass niemand mehr schließen kann, der schließt, sodass niemand mehr öffnen kann. Und das ist wiederum bezogen auf diese Weltraumgeschichte und diese Zeitgenerierungs- und Zeitmanipulationsgeschichte. Okay, und jetzt habe ich aber noch immer nicht ganz verstanden, auf was es jetzt da hinausläuft bei dieser Manipulation. Also es soll die, ich meine, da muss man, möchte ich jetzt ein bisschen ausholen, also es haben ja die drei großen Weltreligionen, bis auf die jüdische Weltreligion, hatten ja ihren Messias schon, der gekommen war. Bei den Christen ist es Jesus, bei den Falsch, korrekt, absolut. Moment, lass mich einfach fertig reden. Bei den Mohammedanern war es der Prophet Mohammed. Die jüdischen Gläubigen warten noch auf ihren Erlöser, der da jetzt kommen soll. Und ist das jetzt das, von dem du da sprichst, oder? Das ist absoluter Blödsinn, Aha. diese Annahme. Also Jesus Christus, den wir so bezeichnen oder so, den wir quasi als den sogenannten Erlöser oder Messias bezeichnen, da habe ich da also die neueste Untersuchung, also die sogenannte Qumran-Rolle, da existieren mittlerweile zwei oder drei sehr, sehr dicke und sehr, sehr teure Bücher. Jesus hat nie von sich selber behauptet, A, dass er der Messias ist, B, dass er Gottes Sohn ist. C, wenn man dann auch mal in der Koran reinschaut oder so und sich diese Geschichte betrachtet, die findet sich übrigens auch im Koran, was die meisten Christen ein bisschen verwundern wird, weil die wenigsten haben den Koran jemals in der Hand gehabt, die haben mittlerweile fünfmal gelesen. Weil da bestimmte Geheimnisse auch mit drinnen sind, die man später noch ein bisschen ansprechen kann, können. Auf jeden Fall, da drinnen kommt also quasi die Jungfrau Myriam drinnen vor. Die wird besucht oder aufgesucht von ein paar Fremden und die prophezeien ihr, dass sie einen Sohn gebären wird, der quasi was Einzigartiges ist. Einzigartigkeit in dem Sinn würd ich ein bisschen vom hohen Ross runterholen, also bezogen auf meine eigene Person. Weil diese Einzigartigkeit oder so würde ich eher also in Verbindung bringen mit Leuten wie Einstein oder Leute, die halt irgendwie durch irgendwelche große Entdeckungen oder so ihre Einzigkeit bewiesen haben, aber jetzt nicht als Person, sondern als Entdecker. Ja. So, und bei dieser Geschichte im Koran drin, mit der Sache mit dem Jesus, geht es nachher ganz einfach weiter, dass sie nachher quasi die Miriam, wie sie im Koran drin genannt wird, diesen Fremden entgegnet. Wie soll ich denn ein Kind kriegen oder so, da ich ja keine Dirne bin, also quasi noch nie Beziehung gehabt habe mit einem Mann oder so. Dann sagen die zu ihr, mach dir mal da keine Sorgen oder so, das wird sich schon ergeben. Okay, aber wir schweifen Und da jetzt da wieder ein sind bisschen ab, also wir trotzdem. sind wir sind da schon beim Thema drin, Ja? und zwar die Kernaussage ist ja eigentlich die, dass das ja eigentlich nur die römisch-katholische Religion mit einem sehr, sehr guten Hintergrund auch innerhalb dieser Zeitmanipulations- und Geschichtsmanipulationsgeschichte eigentlich ein sehr, sehr tiefes Fundament dafür hat, dass sie das behaupten, dass quasi Jesus Christus der Messias war er aber nicht, weil der tatsächliche Messias oder so, der fehlt eigentlich sämtliche drei große Weltreligionen. Und das Eigentümliche an der ganzen Geschichte drin, bei der Jude weiß man sowieso, dass die quasi ihren Messias immer noch erwarten. Bei der Muslime ist es übrigens genau das Gleiche. Also da ist der letzte der Propheten Der Mehdi, dabei. aber das ist auch nicht, das zieht sich nicht völlig Mohammed war es durch. aber nicht. Nee, wir müssen auf dieses Thema eingehen, weil das eigentlich die ganze Geschichte mit aufzulösen hilft. Im Na, ich habe Koran. gesagt, der Mehdi, so heißt der Oh, der Mahdi, Erlöser, ja. Ja, klar, Mahdi, ja. Mehdi, ja, genau. So, bei dem Koran drin gibt es Verse, so wie ich das auch in meinem Konzept drin vorgelegt habe oder so, wo es eindeutig drin heißt, dass der letzte der Propheten, also der allerletzte der Propheten, wird der Schlüssel kriegen, so dass er die ganze Geschichte versteht, inklusive des sogenannten Zahlenwunders im Koran drin. Ja. Und da haben wir genau die gleiche Basis quasi wie in der Bibel drin. Also bis jetzt konnte absolut niemand konnte die Bibel wirklich so lesen oder so verstehen, wie sie eigentlich geschrieben worden ist, für denjenigen, der sie lesen können muss. Okay. Ich habe jetzt übrigens auch das Skype-Phone online geschalten. Also wenn jemand selbst dir Fragen stellen möchte, Elia Papa Fragen stellen möchte, bitte gerne. Einfach anrufen und ich schalte ihn dann auf Sendung. Okay, kein Problem. Bleib mal geschwind bei der Eigentümlichkeit, zunächst mal bei der Bibel drinnen. Bei der Bibel ist es ganz einfach so, da haben wir die Johannes-Offenbarung, da drinnen findet sich ein einziger Satz, der eigentlich der Schlüsselsatz überhaupt ist, der nämlich die geografische und zeitliche Einordnungsmöglichkeit eben dieser Ereignisse eigentlich darlegt. Und zwar lautet dieser Satz, da erschien ein Zeichen am Himmel, das schmeißt man wieder weg, weil das ist Bibifax, das braucht man gar nicht, eine Frau mit der Sonne begleitet, der Mond zu ihren Füßen, Diadem auf dem Kopf mit 12 Sterne. ganz andere Geschichte. Wir haben es vorhin gehabt mit dieser Geschichte mit Zeus und Europa. Die alten Griechen haben die Europa also quasi schon immer als Frau dargestellt und man findet sie einfach sich auch in der wirklich guten Publikationen immer auf dem Stierrücken sitzend. Übrigens auch, glaube ich, auf dem 1-Euro-Münze findet sie sich auch auf der griechischen. Also nur als Beispiel genannt. Dann haben wir diese Geschichte drin, wenn man von dem ausgeht, also eine Frau mit der Sonne begleitet, der Mond zu ihren Füßen, die hat eben auf dem Kopf mit 12 Sternen. Ganz einfach aufgelöst, also wir haben entdeckt, diese Frau stellt tatsächlich also vom geografischen her Europa dar, wobei der eine Fuß, den haben wir sogar geografisch gesehen, und zwar Italien, der Stiefel. So, und der Mond zu ihren Füßen bedeutet ganz einfach, wenn ich Nordafrika nehme oder so von Marokko aus gesehen bis rüber in die Türkei, habe ich auch erst einmal ein Drittel- oder Viertelmond, also quasi die Mondsichel, zum anderen auch quasi das Zeichen des Islam. Und es ist also unverkennbar, spätestens seit dem 11. September 2001, dass wir mehr und mehr quasi auf den Konflikt zwischen Islam und Christentum zulaufen. Und zwar eine ganz, ganz böse Geschichte. Ja, also, und das ist auch jetzt das, wovor du ein bisschen warnst. Also, na gut, in dem Konflikt sind wir eh schon mittendrin. Das ist richtig. Aber hat sich schon früher abgezeichnet. Mitte drin. Ja, im Chat schreibt jemand, da traut sich halt eh keiner anzurufen und Fragen zu stellen. Also, wie gesagt, ich fände es eigentlich sehr erfrischend, wenn da jetzt auch vom versammelten Plenum quasi Fragen gestellt werden. Da ich natürlich auch da einigermaßen überfordert bin. Es hat ja jemand gefragt, warum habe ich dich eigentlich eingeladen? Ja, warum habe ich dich eingeladen? Weil ich eben erstaunt vor diesem Koloss stehe und warte, lass mich ausreden und einfach versuche zu verstehen, auf was du hinaus willst und ja, also so ganz haben wir es noch nicht, deshalb starte ich jetzt im Versuch, für alle wir kommen jetzt ja dann gegen Ende, sage ich mal, der regulären Laufzeit, außer es kommen dann noch Anrufe, gehen wir es jetzt noch einmal an mit jetzt für unsere Zeit wichtigen Aussagen. Und auch noch einmal die Frage, auf was... Ah, Moment, wir haben da eine Frage. Also gut. Okay, hier ist... Das habe ich leider noch nicht so ganz im Griff, dass das nicht so laut reinschellt. Ich gebe die Frage jetzt einfach weiter an den, der da gerade in der Leitung ist. Hallo? Hallo, hier, Tobi. Ich habe mal kurz eine Frage. Wenn einer kommen soll, der die Menschheit oder der alles besteht, was ist denn der Rest der Menschheit? Sind es einfach nur die Leute, die da mitgezogen werden, oder... Wie weit besteht der freie Wille von den Menschen? Bitte, Ilja, antworte die Frage. Ich habe von der Frage absolut nichts gehört. Du hast von der Frage absolut nichts gehört. Das ist jetzt von gar nichts. Okay, das ist aber nichts gehört. Schlecht. Stell sie bitte nur einmal, ich gebe sie dann weiter und ich versuche das Problem da währenddessen zu lösen. Wenn einer kommt, quasi der Messias in jeder Religion, der dann alles ins Lot bringen kann. Was dann mit dem Rest der Menschheit? Das sind dann eigentlich quasi nur Statisten. Okay, also wenn einer kommt und alles ins Lot bringen kann, Entschuldigung, Ilja, leider funktioniert die Schaltung nicht so ganz, du kannst leider den Hörer nicht hören, ja. Der alles ins Lot bringen kann, was ist dann der Einzelne, wenn das nur an einem hängt quasi? Wenn es nur an einem hängt, ganz einfache Geschichte. Diese eine verführt irgendeine Entdeckung, der macht irgendwas Phänomenales oder so, kann es dem ganzen Rest erklären, der Rest versteht es und daraus ergibt sich dann auch ein Dominoeffekt. In dem Augenblick quasi erfüllt sich auch diese Prophezeiung von Nostradamus oder so, der ja sagt, 500 Jahre lang wird man von dem, der eine Zierde seiner Zeit war, nicht gerade viel halten, aber plötzlich quasi wird es jeder verstehen. Beantwortest du deine Frage? Ich habe es jetzt nicht wirklich gehört. Du hast auch nicht gehört. Irgendwie selber und du hörst wahrscheinlich nur über den Stream. Ilja, hörst du jetzt? Habe ich ja ausgeschalten, weil der hat ja... Du hörst ihn jetzt, okay, ja. Es tut mir leid, wir haben da ein bisschen ein Problem mit dem Routing hier. Ich höre sie mir einfach nochmal an. Ja, okay, also die Frage ist gestellt und die Antwort ist auch gekommen. Tut mir leid, das ist das erste Mal und so ganz in der Blüte habe ich es dann doch nicht ausprobieren können, weil ich Stress mit dem Pult hatte. Aber jedenfalls danke für deine Frage und danke für deinen Mut, dass du sie gestellt hast. Wenn ich nochmal schnell was sagen darf oder so, welche Rolle das der Einzelne dabei spielt oder so. Ja. Wir dürfen nicht vergessen, wir haben 6,7 Milliarden Menschen in dieser Welt oder so und jeder Einzelne ist was Wichtiges, weil jeder Einzelne ist nach dieser Big Bang oder egal, wie man es betrachten will, Geschichte oder so, wenn Gott quasi alles ist, dann ist jeder Einzelne ein Teil von diesem Gott. Mhm. Also nicht nur ich alleine, sondern alle. Okay, das heißt, du bist dann ein Teil dieser Gesamtheit und Im Endeffekt sieht die Sache, wenn man es ganz hart betrachtet, einfach so aus, dass da quasi ca. 6,6 Milliarden gegenüber rund 100.000 sogenannte, in Anführungsstrichen, Eingeweihte stehen, also die eigentlich die Drahtzieher und die Opfer und Täter in einer und derselbe Person sind, die uns quasi genau diese Welt bescheren, in der wir leben müssen, also wo eigentlich absolut gar nichts funktioniert. Weil ja, inklusive Anrufsendungen, ja. Wo eigentlich gar nichts funktioniert, weil wenn Intelligenz wirklich das wäre, als was sie ausgibt oder so, dann gäbe es diese Krise, die wir im Moment haben, gäbe es mit Sicherheit nicht. Okay. Ilja, nur kurz, du hast jetzt den Hörer dann zuletzt gehört. Mhm. Okay, es müssten jetzt auch die Hörer dich dann hören. Also ich habe da jetzt im Routing kurz was geändert. Und also wenn jetzt noch jemand sich traut, es sollte jetzt besser funktionieren. Kein Problem, also man kriegt es ja selber mit. Man kann mit mir ganz normal reden, wie mit dem, was weiß ich, irgendjemand von nebenan oder so. Ich beiß nicht, ich bin auch kein religiöser oder sonstiger Fanatiker. Ich habe eigentlich mit Religion, also mit dem Glauben absolut nichts am Ohr. Ich hab's mehr mit dem Wissen. Und ich setze mich nicht 12 Stunden hin oder so und über 40.000 Stunden quasi auf dem Popo, um solche Sachen da auseinanderklappbustern und alles drum dran und etwas erklären zu können, was eigentlich, wo ich hundertprozentig genau weiß, dass ich der Erste überhaupt auf der ganzen Welt bin oder der das überhaupt in diesem Umfang und in dieser Detailgenauigkeit quasi macht. Und ich weiß nicht, also mir kann jeder Frage stellen, mich kann jeder kontaktieren. Und kann Frage stellen oder so, da ist nichts Heiliges dran, da ist nichts Verwerfliches dran, wenn irgendjemand behauptet oder so, er persönlich steht in der Bibel drin, es kommt im Endeffekt immer, oder bei Nostradamus drin oder sonst irgendwo, also im Koran, ich bin übrigens auch drin kodiert, es kommt ja immer letztendlich auf die Aussage drauf an, weil ich bin einfach ein ganz normaler, sterblicher Mensch und ich bin auch fast zweimal gestorben in den letzten 13 Jahren und das Wichtige ist, bin nicht ich als Person, sondern einfach das, was ich da entdeckt habe und was ich erklären kann. Aber du bist da schon irgendwie zentral drin verwoben. Also du hast dich schon sehr, sehr stark in deine eigene Verschwörungstheorie, wenn ich das so sagen darf, eingebaut. Nein, es ist keine Verschwörungstheorie. Ja, okay, das habe ich ja gesagt. Also, nehmen wir an das Wort, in deine Welttheorie. Verschwörung an für sich, weil in dem Augenblick, man muss es ein bisschen vom rechtlichen Hintergrund betrachten oder so, also das Strafgesetzbuch ist ja ganz eindeutig, wenn 2 oder 3 sich zusammentun und sich gegen einen Vierten oder einen Dritten verschwören oder so, dann ist es schon eine Verschwörung. In dem Augenblick, wenn wir solche Sachen haben, wie eben nach dem 11. September, dass eben ganze Regierungen, die maßgeblich also aus der amerikanischen und aus der englischen bestanden hat oder so, sich hinstellt und nachgewiesenermaßen über mindestens 935 nachgewiesene Lügen die ganze Welt dazu aufstachelt, dass sie quasi einen verbotenen Angriffskrieg, also ein Kriegsverbrechen vergeht gegen den Irak, egal wer damals darunter quasi irgendwie die Macht gehabt hat oder so, den man gelassen hat und der eigentlich auch der beste Freund war und der beste Waffenabnehmer war, dem muss ich einfach sagen, das sind das Kriminelle. Dann haben sich diese Leute, also das ist keine Verschwörungstheorie, sondern in dem Augenblick haben sich diese Leute, quasi diese Regierung der USA, gegen die ganze Welt, Rest der Welt verschworen. Genauso, das machen sie weiter. Also du siehst da schon die USA irgendwie als federführend in dieser ganzen Geschichte. So, nach dem, was ich da recherchieren konnte oder so, immer derjenige, der als Letzter, als Stärkster übrig bleibt oder so, der ist immer der erste Verdächtige. Und die USA, da habe ich ein paar sehr, sehr massive Geschichten drin, wobei es nicht die USA groß geschrieben sind, es sind auch nicht die Deutschen oder die Israelis oder die Juden, sondern es ist immer nur ganz, ganz bestimmte Gruppierungen drin, wobei man sagen muss, also innerhalb dieser pyramidenartigen Hierarchie läuft die ganze Geschichte einfach so, dass ganz, ganz oben ein paar Leute sind, also vielleicht 3 oder 4 oder 13, egal, sucht es euch aus. Und je nachdem, umso weiter, dass ich in dieser Hierarchie runtergehe oder so, das immer mehr werden, aber die immer weniger wissen. Und wir sind ganz, ganz unten in der Basis drin, quasi, wir bezahlen diesen Dreck auch nur alles über unsere Steuern oder so eine Ausgaben und stützen quasi dieses ganze Machtsystem über das, dass mir eigentlich von diesen Dingen, auch den Dingen, die ich da erzähle möchte oder so, in Verbindung mit Bibel, mit Koran, mit Tanach oder so, eigentlich nichts wissen wollen. Weil wenn du dir vorstellst, wie viele Briefe, dass ich in den letzten 12 oder 13 Jahren geschrieben habe, in dieser Beziehung und an welcher Stelle, dann setzt sich sowieso auf der Popo. also da war vom BKA über BND, also Bundeslandnachrichtendienst und Bundeskriminalamt, über das Bundeskanzleramt, über den Bundeskanzler Schröder, da war wirklich alles dabei. Ich habe mich zwei oder dreimal auch getroffen mit wirklich hochrangigen Politikern und habe da versucht, irgendwie was rüberzubringen oder so, aber du hast irgendwie das Gefühl oder so, die Leute haben Tomate auf der Augen, Tomate auf der Ohren. Also du hast tatsächlich versucht, Aufklärung zu betreiben bei Politikern? Ja. Sicher, weil meine Aufgabe, die sehe ich ja in dem Augenblick da drin, eigentlich das Schlimmste zu verhindern, was diese Welt sich vorstellen kann. In dem Augenblick, wenn quasi 10 Machthaber, so wie die Bibel das beschreibt, also diese 10 Könige, dem Tier 666, alle Macht geben für eine Stunde oder so, brauchen wir keine Gedanken mehr machen über diese Welt. Weil in dem Augenblick sind innerhalb dieser 10 Stunden wirklich alles an Perversen, an atomaren und sonstige Waffen quasi über uns losgelassen. Und dann kannst du wirklich nur sagen, das, was noch so damals quasi vor 500 Jahren über die damals schon bekannte Ereignisse in unserer Gegenwart gesagt habe oder so, die Lebenden werden die Toten beneiden. Also ich möchte das nicht erleben und ich möchte auch nicht, dass irgendeins meiner Enkel oder irgendjemand meiner Freunde oder irgendjemand anders auf dieser Welt oder so genau unter dieser Umstände quasi leben muss. Das heißt, wovor du jetzt konkret warnst, ist so quasi dieser nukleare Holocaust, der über uns kommt? Im Endeffekt ja, ein menschlicher Betriebsunfall, und zwar der einzige und der letzte in der menschlichen Geschichte, weil schon Einstein hat gesagt, ich weiß nicht, mit welcher Waffe, dass sie den dritten Weltkrieg ausführen werden, aber ich weiß, mit welcher Waffe, dass sie den vierten ausführen. Mit Steine und Keule. Ja. Und den Ausspruch kenne ich, ja. Und an den Spruch und an dem Punkt möchte ich nicht hinkommen. Und wenn ich also behaupte, dass die Bibel eigentlich außer mir, also wirklich, hört sich mega arrogant an und merkt wirklich mega Arschloch an, aber ich mache mit jedem da in dieser Beziehung, also wirklich absolut jede Wette, wenn ich ihm die Bibel erkläre oder so, den fallen da quasi nicht nur die Schuppen von den Augen, sondern auch aus der ganzen Haare, der ist also sein ganzes Leben lang schuppenfrei, der rennt nur noch mit weit aufgerissenen Augen in der Weltgeschichte rum oder so und versteht plötzlich, warum diese Welt so krumm läuft, wie sie läuft. Mhm. Das sind natürlich keine sehr schönen Aussichten und du natürlich erscheinst du also ein bisschen als Cassandra, die da davor warnt, aber andererseits, das ist jetzt auch nicht neu, ich meine, vor diesem Weltuntergang durch atomare Waffen warnt man ja schon sehr lange, ne? Schon, man hat ja bisher diesen Bezug nie gehabt, warum stehen in der Bibel diese Sachen drin? Man hat es ja nie verstanden. Weil schau mal, egal, also ich habe das auch über die Prophezeiung, also von der Schadamus beispielsweise, also egal welche Religion das war oder so, die haben ja alle versucht, dahinter zu kommen oder sowas. Da ist, da war ja ein Herr Hitler übrigens genauso mit dabei. Mhm. Ja, der hat da Spezialisten gehabt. Ich hab dir gestern einen Link rübergeschickt, den hat mir übrigens jemand von den Leuten, mit denen ich also da öfters mal Kontakt habe oder so, denen ich meine Unterlage geschickt habe und die dann auch irgendwelche nachrangige Frage oder tiefergehende Frage stelle und die ich dann auch akkurat in alle beantworte oder halt einfach Hinweis gebe, wo die Antworten denn zu finden sind. Hat mir dieses Video geschickt oder so von Russland, also das mit deutscher Untertitel unterlegt ist. Und ich habe das auch auf der Aufmacher jetzt quasi im Moment gerade im Weltformel-Blog ganz unten mit reingestellt. Und ich kann das jedem nur empfehlen, da mal reinzugucken oder so, weil ich denke, man hat die Nazis da ein bisschen ziemlich unterschätzt. Und man hat auch diese Geschichte ein bisschen falsch verstanden mit den Nazis. Weil es gibt ein sehr, sehr phänomenales Buch da dazu übrigens auch, dass Nazis, also tatsächlich also diese Bewegung und diese ganze Untergruppierung oder Hintergruppierungen, die eigentlich da waren, in Hitler wirklich den neuen Messias gesehen haben. Naja gut, das ist ja bekannt, dass er religionsartige Verehrung genoss, ja. Schon, aber im Endeffekt muss ich mir natürlich auch in Verbindung mit dieser Geschichte jetzt mit der Obama-Manie und dem neuen Messias Obama, wie er in der Weltpresse dargestellt wird, muss ich mir die ganze Geschichte ein bisschen verinnerlichen. Und ich sagte ja, also ich kenne wenig Leute, die wirklich so eine brillante Arbeit abgeliefert haben, wie eben dieser junge Österreicher, der heißt übrigens René. Aha, Moment, da kommt jetzt der nächste Fragende rein und wir werden mal schauen, ob es jetzt denn besser funktioniert. Entschuldigung, Ilja, musst du da unterbrechen. Hallo. Wir verstehen dich nur ganz schwer. Hallo? Hallo? Hallo? Ja, hallo. Hörst du uns? Hallo? Tag, hörst du uns? Bei mir kommt nichts rüber, außer Pfeife und ein bisschen. Ja. Lieber Anrufer, du bist on air. Sprich einfach. Hörst du uns? Rückkopplung. Ja, ich höre euch über den Stream. Hört ihr mich? Ja, wir hören dich, aber über den Stream, du solltest uns eigentlich so auch hören. Ja. Moment, ich werde meine Frage jetzt in den Live-Chat stellen. Na, da stell sie einfach jetzt und wir werden sie beantworten. Ja, okay. Irgendwie, der Hörer hat da den Stream laufen und kommt da, glaube ich, durcheinander. Das ist ein bisschen problematisch. Ja. Submitted. Na gut, dann werde ich die Frage jetzt einfach vorlesen. Und zwar Marcel fragt da, ich nehme an, das ist der Herr, der jetzt gerade angerufen hat, Herr Papa macht viele Hypothesen und schuldet uns die Theorie, geschweige denn Beweise. Er definiert sich selbst als ein Teil Gottes vom Urknall her. Gerade das ist pyramidales Denken. Was hält er von der Sicht, dass jeder selbst eine Unendlichkeit neben unendlich vielen Unendlichkeiten ist. Klingt das nicht gesünder und fairer? Ich glaube, die Frage hast du schon vorher beantwortet, aber bitte. Darf ich was dazu sagen? Ja, natürlich. Ja, das sind die Alltagsfragen oder so, die dann kommen von irgendwelchen Mystiker oder so. Ich nenne sie mal Mystiker, die sich halt ihren Tag rosarot träumen, wenn sie sonst nichts zu tun haben. Nee, er muss ein bisschen was falsch verstanden haben. Oder ich habe nichts gesagt, ich hebe mich da raus, indem ich behaupte, dass ich die Person bin, dieser Menschensohn, der in der Bibel drin auftaucht oder bei Nostradamus, dieser Kiren. Sondern es geht ja gar nicht um mich als Person, sondern es geht ja um die Entdeckung. Also ich selber als Person sehe mich ja nicht wie der Nachbar von nebenan oder so. Also ich bin ein ganz normaler Mensch und ich habe auch nichts mit Religion, mit Mystik was am Hut. Mir geht es auch nicht darum, irgendwie meine Person oder mein Name daraus zu stellen, sondern mir geht es einfach nur um das, was ich da entdeckt habe. Und er kennt jetzt vielleicht 5 Sätze oder 20 Sätze oder 10 Seiten von dem, was ich jemals zu sagen gehabt hatte oder in meiner Publikation drin quasi habe. Aber er kennt die ganze Geschichte nicht und mein ganzes Manuskript ist kein Problem. Er hat 1500 Seiten vom Manuskript in A4 her, kann ich ihm gern zuschicken, kann er sich durchlesen und kann dann auch explizit eine Frage dazu stellen, wenn denn noch irgendwelche Fragen offen sind. Naja, aber die Sache ist die, also du hast aber die Tendenz, dann Leute, die das hinterfragen, mit einer völligen Fülle an Informationen zu ertränken, aber es wird für mich eigentlich teilweise überhaupt nicht klarer, was du eigentlich meinst. Das ist, finde ich, ein bisschen das Problem an dem Ganzen. Da muss ich jetzt also dir in Anführungsstrichen den Vorwurf mal, ich habe die letzte Frage nicht verstanden, was du damit meinst. Du ertränkst jeden, der das hinterfragt, mit einer Fülle an Informationen, die es nicht viel klarer machen. Das ist aber das Problem. Weil in ja, Augen, das ist das Problem. Natürlich ist es ein Problem. Also für mich fehlt da immer ein bisschen der Kern des Ganzen. Ich meine, Der Kern des Ganzen ist ganz einfach Verhinderung der sogenannte, also bekannt ist es eigentlich als Apokalypse. Ja. Und tatsächlich bedeutet aber Apokalypse aus dem Griechischen raus oder so nichts anderes wie das Aufzudeckende. Es ist auch ein gigantisches Missverständnis, also alleine nur in diesem Begriff drin. Und wenn ich halt diese Apokalypse irgendwie mit Weltuntergang oder sonst irgendwie assoziiere, weil uns das halt 2000 Jahre von der römisch-katholischen Kirche oder von sonst irgendjemand, der halt, gelinde gesagt, nicht alle Waffeln in der Backstube hat, dann habe ich ein Problem. Da habe ich ein Problem, dass ich mit meiner Geschichte ankomme, dass das überhaupt verstanden wird. Und dann muss man sich natürlich auch vergewärtigen. Ich habe diese ganze Geschichte, die ich da quasi darstelle und die ich halt wirklich explizit darstelle und wo überhaupt nichts Verwirrendes drin ist, wenn man es denn von A bis Z kennt, während 12 Jahre quasi recherchiert. Ich weiß nicht, wie viele zigtausende Artikel und zig hunderte von Büchern, dass ich da dazu... Ja, okay, das ist mir schon. Aber jetzt zum Beispiel eine konkrete Frage. Wie verhindern wir die Apokalypse von Moon? Wie kann man das verhindern? Das allererste, wie man sie verhindern kann, ist erstens mal, dass man überhaupt weiß, um was es geht. Ja? Ja. Das zweite ist, dass man weiß, warum ist das so? Weil erst in dem Augenblick, wenn ich quasi diese Warum-Frage beantwortet habe, dann weiß ich, wo die Ursache ist von diesem ganzen Problem. Und dieses ganze Problem, diese Ursache, die ist quasi letztendlich innerhalb dieser Manipulation unserer Geschichte quasi zu suchen, wo ich denn sagen kann, wer ist die Ursache, wo ist das Land, also welches ist das Land oder so und warum ist das so, was für Leute sind das in Wirklichkeit. Wer wird da mit welcher Mittel wie verarscht, auf Deutsch gesagt. Okay. Wir werden alle verarscht. Und da meine ich, dass einfach das, was ich zu sagen habe, oder so, ein bisschen ein klarerer Durchblick bringt, damit man das versteht, was da eigentlich wirklich vor sich geht, was da wirklich passiert, um letztendlich dann auch quasi über dieses Verständnis weg oder so, denn einfach nur diejenigen, die ganze Chose letztendlich denn verursacht haben, also quasi unsere sogenannten Mächtigen, da dazu zu bringen, dass sie das Telefon in die Hand nehmen und sagen, Moment mal, wir machen jetzt mal Konferenz untereinander, wir sind diejenigen, die an der sogenannte rote Knöpfe drücken oder so, die quasi diese Atomwaffen oder diese überhaupt sonst wie sich vor Selbstständige die Bedrohung quasi ausschalten können, indem wir einfach mal den Stecker ziehen und abwarten, was hat der Typ uns zu erzählen. Und von dem Augenblick, wo wir das wissen, was der Typ zu uns zu erzählen hat, wie das im Ganzen quasi abgelaufen ist und warum dass diese Prophezeiungen überhaupt existieren, auch in der Bibel drin oder die ganze Kodierung in der Bibel drin, in dem Augenblick kann ich dann auch eine Entscheidung kann sagen, okay, ich habe das verstanden, aha, das und das und das ist passiert, so und so kann ich das verhindern, also tue ich es. Und zwar damit ist diese Welt gerettet und nicht durch ein Hussein Barack. Ja, wie kann das verhindern? Wie kann man es verhindern jetzt? Ich meine, okay, genau. Es ist wichtig, dass man die Informationen hat, dass man das mal prinzipiell versteht, woher das kommt und so weiter. Das verstehe ich. Genau. Aber was kann man dann konkret tun, um es zu verhindern? Das habe ich noch überhaupt nicht gehört von dir jetzt. Ganz einfach, du und ich können das nicht verhindern. Unsere Hörer können das auch nicht verhindern. Aber diejenigen, die quasi unsere Mächtigen sind, also quasi diejenigen in der Politik, was zu sagen, eine Frau Merkel könnte das verhindern, ein Steinmeier... Eine Frau Merkel könnte das verhindern? Bist du dir da ganz sicher? Im Augenblick, wenn die Merkel das Telefon in der Hand nimmt oder so und mit ihrem Amtskollegen in Frankreich, in Paris, mit dem Sarkozy telefonieren und sagt, pass auf, ich hab da jemand, so und so und so, der erklärt da irgendeine Geschichte oder so, die ist mega heiß. Da läuft eine Sache ab oder so, die mir A, erstens mal noch gar nicht erkannt haben, B, die mir gar nicht überblicken können, C, wo er einige also Daten vorlegt oder so, die sehr, sehr in die Richtung reingehen oder so, dass es eine Realität ist. In dem Augenblick kann ich das verhindern, wenn die dann auch quasi sagen, Moment mal, egal was im Moment passiert, da wird keine Waffe angefasst. Also quasi der Startpunkt gar nicht einmal erreicht. Dass es da dazu kommen kann, dass es zum dritten Weltkrieg kommt, der dann auch irgendwie eskaliert. Das heißt, dein Lösungsvorschlag ist jetzt also, dass wir auf unsere politischen gewählten Volksvertreter einwirken. Im Endeffekt auf alle. Also die allererste, die ich da angehen müsste oder so, damit das publik wird, wären eigentlich die großen Medien. Denen müsste ich das klar machen. Da habe ich auch wirklich. Ja, aber die wollen ja nicht. Die wollen ja die wollen das ja nicht. Ich meine, die Frage, okay, dann formuliere die Frage um. Wie kann man Politiker oder Medien dazu bringen, dass sie sich damit auseinandersetzen, weil das tun sie einfach nicht. Also, das ist ja das mega große Problem, gegen das ich natürlich da auch angreifen muss, weil das sind natürlich auch über die Prophezeiungen von Nostradamus oder über biblische oder sonstige Prophezeiungen von irgendwelchen wirklich birnenweichen Leuten so viel Quatsch in die Welt gesetzt worden und so viel Unwahrheites und so viel Hirnverdrehendes oder so, dass solche Leute denn wirklich mal Fakten auf den Tisch legen können und untereinander quasi die Verschlüsselungen quasi entschlüsseln können und so darstellen können, dass sie wirklich jeder versteht, der ein bisschen weiter wie auf 3 zählen kann, die haben es denn wahnsinnig schwer. Weil wenn ich irgendwo hingehe oder so und nehme einfach nur diesen Begriff Bibel in den Mund und sage, du, ich habe da was rausgefunden in Bibel und in Bezug auf Prophezeiungen, dann gehen doch alle Schubladen runter. Sämtliche Augendeckel. Ich habe das mal erlebt, im Treffen in Basel, im Hilton Hotel war das, wo ich ein paar Leute angesprochen habe, also explizit war das Peter Grasser und der Hartwig Hausdorf damals, die ja auch in diesem Bereich drin, was Enthüllungen in dieser Sache anbelangt, mal Anspruch habe oder so. Und den Hartwig habe ich damals angesprochen und habe gesagt, du, ich habe da was Neues zu Nostradamus Prophezeiungen, da hast du richtig gesehen, wie die Augendeckel runtergegangen sind. Und dann habe ich einfach 2, 3 Schlüsselbegriffe gebraucht oder so und plötzlich gingen die Augen wieder auf und die Ohren auf Hab-Acht-Stellung. Und den habe ich ein paar Sätze erzählt oder so und daraus wurde eine Freundschaft, die eigentlich bis heute noch anhält. Ja. Marcel bedankt sich zwar für die Antwort, aber es beantwortet leider offenbar seine Frage nicht ganz. Du hast vorher die Apokalypse erwähnt, die englische Übersetzung dafür wäre vielleicht ja, Disclosure. Und somit wären wir beim sehr interessanten Thema, finde ich, gerade jetzt wieder das neue Buch von Iloband von Ludwiger in die Hände bekommen und ein bisschen drin angefangen zu lesen. Sehr interessant am Anfang, zumindest schon. Diese seltsamen Erscheinungen, die wir im Himmel beobachten, passen. Hast du die auch irgendwie da jetzt integriert in das Ganze? Ja, klar, natürlich. Also wenn man weiß, wie dieses Order der Kraftsystem richtig funktioniert, sondern dann weiß ich kann aus menschlichem Bewusstsein Man muss sich das ganz einfach vorstellen, damit man da ein bisschen... Also ich spreche jetzt ganz konkret vom UFO-Phänomen. Moment. Ganz schnell. Zwei Sätze. Ganz einfache Sache. Wir wissen, der Mensch hat 5 Sinne. Über diese 5 Sinne nimmt er eine Datenmenge pro Stunde auf, die in etwa 10 Millionen DIN A4 Seiten an Datenmaterial entspricht. Von diesem ganzen Datenmaterial oder so wird ihm allerdings also nur bewusst rund 1000 Seiten A4. Das beinhaltet also sämtliche Informationen, egal ob ich jetzt Informationen quasi über die Augen, über die Ohren, über die Haut oder sonst irgendwie quasi mir einverleibe oder so. Das kann Geruch sein, das kann alles möglich sein, kann bestimmter Ton sein, alles drum und dran. Jetzt muss man sich vorstellen, also quasi, da gibt es jemanden, der mal eine Relation dazu gesetzt hat oder so. Wir kriegen eigentlich 2% von der Realität kriegen wir mit und 98% kriegen wir nicht mit. Und wenn man da mal ein bisschen tiefer geht oder so, dann muss man einfach sagen, dass der Mensch eigentlich ein sehr erfassungsschwacher mechanischer Apparat ist, in Anführungsstrich, der eigentlich von seiner Umwelt fast gar nichts mitkriegt. Und in dem Augenblick, wenn man dann nachher das umsetzt auf diese ganze Himmelserscheinung, also ob das jetzt UFO sind oder sonst irgendwas, da ist übrigens auch in diesem Bericht, den ich dir gestern geschickt habe, von dieser russischen Seite ein paar ganz interessante Sachen drin in Bezug mit dem Dritten Reich und in Bezug, wohin das dieses Wissen denn auch letztendlich ging. Also ich hatte leider noch keine Gelegenheit, mir das anzusehen, sorry. Schade. Habe ich mir gestern Nacht mal angetan, nachdem mein Rechner wieder also perfekt lief. Auf jeden Fall, also man kann über diese sogenannte Orte der Kraftsysteme eigentlich bestimmte Ereignisse entweder ins Bewusstsein einblenden vom Mensch oder man kann sie ausblenden. Das heißt, UFOs sind nichts anderes als Dinge, die zwar eigentlich immer da sind, aber dann sehen wir sie plötzlich. Ja, aber da gibt es also auch Sichtungen, die passen da überhaupt nicht rein. Also damit erklärst du natürlich nicht das ganze Phänomen. Aber okay, wahrscheinlich kann man das ganze Phänomen. Muss man nicht. Nur eins muss man sich klar machen, bei den meisten UFO-Sichtungen, die mir gewärtigt sind. Und da habe ich übrigens auch einen Superman, der da mal ein bisschen bessere Untersuchungen gemacht hat. Das ist der Chefredakteur von Mystery Magazin, der Luc Birgin. Der hat die UFO-Akte von der Schweizer Armee da ausgewertet. Und mit ihm habe ich eigentlich auch vor ein paar Jahren noch einen regen Kontakt gehabt, bis er dann nachher erkrankt ist und dann ist es ein bisschen weniger geworden. Wir haben uns zwar bei einigen Treffen ein bisschen getroffen oder so, aber richtig warm war das sind wir nicht. Auf jeden Fall habe ich einen Kontakt gehabt, einen sehr intensiven, mit einem der wichtigsten Männer im Moment lebende Menschen überhaupt auf der ganzen Welt. Das ist der Professor Mikio Kaku, Professor für theoretische Physik an der Universität New York. Den habe ich persönlich getroffen im Büro von Erich von Däniken in der Kugel drinne im Mystery Park zu einem 3-Stunden Interview. Da habe ich übrigens auch so rund 120 Bilder zugeschossen. Und wenn man sich das mal anhört, was der Mann uns da erzählt, wo eigentlich die theoretische Physik wirklich ist, was diese Sache anbelangt oder so, und das, was wir eigentlich offiziell mitkriegen über die große Medien oder so, dann muss ich einfach sagen, das ist ein Witz. Weil dieser Kaku, der hat auch eine Sache erzählt oder so von mindestens 12 verschiedene Dimensionen oder so, die quasi gleichzeitig am selben Ort, gleiche Zeit auf der Erde existieren oder so und die wir aber nicht sehen können, weil einfach unser Bewusstsein da so nicht ausgelegt ist für solche Sachen. Und ja, Michio Kaku ist ein sehr interessanter Mann, keine Frage. Das ist ein sehr, sehr interessanter Mann, natürlich, klar. Er ist auch einer der drei Mitbegründer der sogenannten Stringtheorie. Nur ich habe ihm dann noch ein paar Sachen gegeben, ich habe ihn dann noch quasi außerhalb diesem Interview raus den angesprochen, habe auch der erste Teil von Das größte Geheimnis Gottes, der sich natürlich auch mit dem ganzen Phänomen beschäftigt und nicht mit dem liebe Gott im religiösen Sinn, weil der ist extra kursiv gestellt. Aber er meint eigentlich den biblischen Gott, der nicht der Gott ist, wie wir das also bisher vermutet haben, und haben ein paar Schlüsselsätze den rübergegeben oder so und habt ihr nachher richtig gesehen, da sind die Augen dann immer größer geworden. Nur leider, mein Englisch ist halt zu schlecht so, dass ich ihm das alles vermitteln konnte und dieser Text von mir damals war auch in Deutsch geschrieben und ich habe ihn darum gebeten, er möge das quasi mitnehmen und möchte irgendeinen seiner Studenten fragen, der beide Sprachen perfekt beherrscht oder so, und er möchte das bitte übersetzen, weil das ganz, ganz wichtige Daten sind für ihn drin. Und seither habe ich nichts mehr von dieser Geschichte gehört. Ich kann nur über ganz offizielle Meldungen, wo man mal das eine oder andere mitkriegt oder so, was irgendeiner bringt in seiner öffentlichen Vorträge oder so, kann man den einen oder anderen Satz dann wieder raushören, woher das der ursprünglich stammt. Und da waren einige Sätze von mir mit dabei. Ja, okay, an Selbstvertrauen mangelt es dir ja nicht. Auf die Frage vorhin, wie man das verhindern kann, hat auch jemand natürlich im Chat geschrieben, die Wahlen. Ja, ich würde mal sagen, vordergründig ist es wahrscheinlich das einzige und beste Instrumentarium, um unsere Politiker, sage ich mal, zu motivieren oder so weiter. Siehst du das auch so? Die Wahlen werden da mit Sicherheit nichts ändern, weil wenn Wahlen jemals irgendwas ändern würden oder so, dann wären sie schon längst abgeschafft. Okay, hat natürlich auch was für sich, aber gut. Jetzt nochmal kurz zurück zum Thema UFO. Du hast zwar jetzt den Mechanismus erklärt, über die manche dieser Sichtungen quasi passieren, aber wer oder was das jetzt ist, hast du nicht gesagt. Hast du dazu auch eine Idee? Oder? Klar, natürlich. Der allererste Punkt, der mir da in dem Augenblick also quasi einfällt, also es ist immer in Bezug mit Zeit und Dimensionen quasi. Man muss sich das so vorstellen, also sämtliche Zeiten existieren eigentlich im gleichen Moment, also gleicher. Ja, Zeit. Das ist ja klar, aber wer oder was ist das? Jetzt ganz konkrete Frage, konkrete Antwort bitte. Ja, und da gibt es jetzt also eine sogenannte Zeitarbeitsgruppe 2109, da gibt es ein Buch dazu, das ist von Ken Webster. Das Buch heißt Die vertikale Ebene, beschreibt ein englischer Universitätslehrer, der irgendwann mal in den 80er Jahren einen Computer bei sich zu Hause aufstellt oder so und plötzlich irgendwelche Botschaften kriegt und den nachher quasi über einen langen Weg raus herausfindet, dass diese Botschaften quasi gleichzeitig mit jemandem stattfindet, der vor 400 Jahren in seinem gleichen Haus gelebt hat. Also quasi die Vergangenheit existiert neben unserer Gegenwart genauso wie unsere Zukunftsphase, wo diese apokalyptischen Dinge alle passiert sind. Und jetzt muss man sich einfach mal die Frage stellen, die Post-Apokalypse-Phase, also nachdem quasi diese 10 Könige dem Tier 666 alle Macht für eine Stunde gegeben haben, existiert auf diesem Planet nicht mehr viel. Man weiß aber von unterirdischen Städten oder von unterirdischer Basen, wo unsere Haute Volée, also quasi unsere illuminierte Leute, die eigentlich genau die gleichen Penner sind wie wir alle miteinander, also das beziehe ich mich mit ein, weil wir verwechseln ein bisschen so. Intelligenz wird Gradmesser nach IQ gemessen, wobei Intelligenz eigentlich nicht aussagt, es kann einer sein mit 230 Intelligenz oder so, und der kann sich die Schuhe nicht binden, geschweige denn, dass er im Lidl irgendwo was einkaufen gehen kann oder so, weil er einfach zu blöd dafür ist. Und man verwechselt einfach ein paar Sachen, in dem Augenblick nämlich, wenn jemand intelligent ist und eigentlich die dümmste Sache macht, die man sich überhaupt vorstellen kann, weil er nicht auf drei zählen kann, also wie unsere ganze Regierung und ganze Bankmanager und alle drum und dran, die uns letztendlich in diese gemachte und gewollte Krise geführt haben, die wir im Moment haben, zum einen. Und zum anderen muss man unterscheiden, ich kann hingehen und kann jetzt wirklich 1000 Lexika von vorne bis hinten auswendig lernen. Nützt mir nichts. Ich kann es aufsagen. Ich kann den Koran von vorne bis hinten aufsagen, wie das in Koranschule gelernt wird oder so, wie wirklich mit Komma und Strich und allem drum und dran. Jeder einzelne Punkt bedeutet aber nicht, dass ich verstanden habe, was drinsteht. Das heißt, eine Antwort auf die Frage, wer jetzt diese Besucher sind, ist Zeitreisende. Ganz einfach sind Zeitreise. Es sind die Leute, die quasi diese Apokalypse überlebt haben und die quasi über eine Zeitreise, und zwar nicht in unsere Gegenwart rein, sondern in unsere weitläufige Vergangenheit, quasi um das Jahr 1000 rum, dann plötzlich da waren und plötzlich angefangen haben mit diesen Kathedralenbauten, weil plötzlich waren auch die ganzen Baumeister da. Es waren die ganzen Leute da, die diese ganze Baute erstellt haben, und es war plötzlich diese ganze Kohle da. Mhm. Gut, wir kommen jetzt irgendwie zum Ende der Sendung. Also wenn noch jemand anrufen möchte, sehr gern. Es müssten sich jetzt beide hören. Der vorige Anrufer hat da irgendwie noch den Stream mitlaufen lassen. Ich weiß nicht genau. Wäre sicher noch was optimieren müssen. Aber zum Ende möchte ich jetzt, naja gut, da ist noch was Interessantes. Ja, wir haben kommen. Moment. Daman Hur, Stichwort, weil es auch schon in dieser Sendung gefallen ist und weil es da um Zeitreisende geht. Schon mal davon gehört? Ja. Bitte, was kannst du zu Daman Hur sagen? Ich habe jetzt die Frage nicht verstanden, also ich bei mir nicht rüberkomme. Daman Hur, hast du schon mal von Daman Hur? Ja, sicher, natürlich. Von Daman Hur habe ich was gehört. Ich habe diesen Auraudi auch mal drauf in Basel drin, bei der Psi-Tage in Basel. Da war ich mal für das Magazin 2000, war ich mal da unter als Reporter quasi, habe ein paar tolle Bilder geschossen, wo die sogenannten Orbs drauf sind, wo ich übrigens auch ein paar tolle Bilder geschossen habe, 2006 in Griechenland, die sehr, sehr phänomenal sind, werde ich zumindest irgendwo aufs Ding stellen. Daman Hur ist eine ganz einfache Geschichte. Ganz ehrlich, ich weiß nicht, was ich von der Sache halten soll. Ich habe mich mit der Thematik beschäftigt. Es sind ein paar Merkwürdigkeiten drin, die mir sofort ins Auge reingestochen sind. Und zwar eine Sache, wo sie sagen, sie haben da also quasi unterirdisch in diesen Berg rein eine Höhle reingetrieben und da steht ein gigantischer Kristall drin. Jetzt weiß ich, dass Kristalle, also bei dieser ganzen Geschichte, eine ganz, ganz große Rolle spielen. Erstens und zweitens in Verbindung mit dieser Zeitreisegeschichte oder so, es ist letztendlich eine Sage oder eine Sache unseres Bewusstseins oder so. Man kann also, wenn man die richtige Meditationsebene oder die richtige Meditationstechnik hat, kann man quasi diese Zeitreisen auch körperlich, also indem man den ganzen Körper mitnimmt, also egal wohin, kann man wirklich bewerkstelligen. Dazu habe ich einen Haufen Material gelesen, unter anderem also quasi diese Geschichte um diese ganze Pyramide von Montauk-Projekt drumherum, wo das ganze Buch auch bei mir auf dem Weltform-Blog drauf ist. Da gibt es ein Interview dazu, das werde ich demnächst auch noch mit reinstellen, wo auch sehr große Ergüsse daraus ersichtlich sind oder so, dass da einige Sachen dran sind, die in sich stimmig sind, also dass die Sache funktioniert und eigentlich auch logisch ist. Und dann habe ich einige Geschichten aus chinesischen oder asiatischen Erzählungen raus, wo irgendwelche Leute behaupten, dass sie an irgendeinem Punkt hinkommen sind, an einem Berg oder so, die sind da in eine Höhle reingegangen, sind dann plötzlich in eine komplett andere Welt gewesen, die also eher unserer heutigen Moderne entsprochen hat, wo es also riesige Glaspaläste gegeben hat und die waren dort vielleicht 2-3 Tage drin oder so und die kamen dann auch quasi auf dem gleichen Weg wieder zurück und in unserer gegenwärtige Zeit, also in dieser Welt, wo sie dann auch zurückkommen sind, oder also in unserer Welt oder so, sind in Wirklichkeit dann auch 50 oder 80 oder noch mehr Jahre vergangen. Also es gibt da Diskrepanzen zwischen Zeit und Zeit. Also Zeit ist nicht immer gleich dasselbe. Dann aus dieser Dokumentation raus, gestern aus dem Russischen, die mir eben, wie gesagt, einer meiner Leser zugeschickt hat, wird auch ersichtlich, dass die Nazis also damals schon mit ihrer Flugscheibentechnologie schon ein paar physikalische Effekte nutzen konnten, indem sie quasi mit diesem Luftfahrzeug oder Raumfahrzeug, wie man es nennen möchte, also nicht einfach nur geflogen sind, also nach aerodynamischen Maßstäben oder Begebenheiten, sondern dass sie die ganze umgebende Raumzeit quasi mit sich genommen haben, also dass da quasi auch bestimmte Zeiteffekte da damit möglich sind. Denkt man sich diese Technologie ein bisschen weiter in unsere Zukunft rein, dann muss ich sagen, also ein Teil von dieser ganzen Fluggeräte oder so kommt teilweise aus unserer Zukunft, ein Teil davon kommt teilweise aus anderen Planeten, weil also wir hier, die kleinen Menschlein, sind mit hundertprozentiger Sicherheit nicht die einzige Schöpfung oder die Krönung quasi der Schöpfung überhaupt. Man hat einmal ein bisschen Untersuchungen angestellt, also alleine nur in unserem Milchstraßensystem existieren rund 100 Milliarden Sonne wie unsere eigene. Daraus hat man dann auch eine Wahrscheinlichkeitsrechnung gemacht, wie viele Zivilisationen das sich daraus hätte können entwickeln, über die gleiche Zeitraum wie quasi auch hier auf der Erde. Und kam dann naja, das kennen wir aber. Es ist unwahrscheinlich, dass wir die Einzigen sind. Ja. Korrekt, es ist also. Können wir abkürzen. Und wenn man sich die ganze Sache dann auch ein bisschen hinterblickt und dazu dann auch meine Daten dazu betrachtet und so alle Dinge sich vergewertigt, dass letztendlich also die Aussagen von Nostradamus eigentlich Zukunft oder Gegenwart Vorwegnahme sind oder so und sich dann einverleibt, was der Mann eigentlich da beschreibt, wobei ich eher weniger empfehlen würde Bücher von Dimde, also von denen habe ich noch nie eins in der Hand gehabt, genauso wenig wie die Bildzeitung gern in die Hand nehmen oder so, weil da tropft immer das Blut raus. Den hat man dann schon eine Basis oder so, wo man eingreifen kann und kann sagen, okay, Moment mal, hier habe ich eine bestimmte Aussage, was beispielsweise heißt, der Erste vom Dritten Reich hat nur eins im Sinn oder so, Menschenblut zu vergießen. Und das sind dann Sachen, wenn man die den rückverfolgt, weil er behauptet beispielsweise auch, dass man in die Gegenwart blicken kann oder in Zukunft blicken kann, wenn man sich die Vergangenheit betrachtet. Und da kommen dann phänomenale Sachen raus, wenn man dann eben diese Geschichte von wegen die Sache, die zum Beginn des zweiten Jahrtausends angefangen hat und zum Beginn des dritten Jahrtausends, also quasi jetzt wieder gestoppt werde, sich ein bisschen verinnerlicht und sich vorstellt, dass irgendjemand aus der Zukunft oder aus unserer Gegenwart raus 1000 Jahre zurückreist und dort quasi die sogenannte Blaublütige, also die Herrscherhäuser Europas und letztendlich der westlichen Welt, den begründet und sich den auch gegenwärtig macht, dass beispielsweise ein Bush, ein Kerry mit Elisabeth II. Von England verwandt sind, die diesen Namen Windsor eigentlich erst seit kurz vor dem Ende des Ersten Weltkriegs trägt, weil es vorher hieß hier von Hannover. Ja, unglaubliche Verstrickungen. Zu diesen Flugscheiben aus der NS-Zeit, da muss ich jetzt sagen, gibt es viele Gerüchte, aber keinen einzigen Beweis. Aber andererseits hat sich schon Nikola Tesla über Elektro und also Antigravitation und die Zusammenhänge mit Elektromagnetismus den Kopf zerbrochen. Jetzt noch kurze Frage aus dem Chat. Lustigerweise stellen oft Leute Fragen in dunkelblau, was am schwierigsten zu lesen ist. Stichwort Remote Viewing. Ja. Hast du da schon mal auch dich, nehme ich an, näher damit beschäftigt? Ja. Da geht es ja auch um Zukunftsvorhersagen, Prophezeiungen. Sehr tief, sehr tief. Da habe ich übrigens gerade vor ein paar Tagen einen Text gehabt, den ich übrigens auch bei mir in den Blog reinstellen will oder so. Eins der empfehlendsten Bücher dazu überhaupt, zum ein bisschen dahinter steige, was auch die ganze Kristallgeschichte, um nochmal auf diesen Aurodi zurückzukommen, im Zusammenhang steht, ist das Channeling, die Carol Wilson. Und zwar geht es da dabei. Das Channeling, sagst du? Channeling, ja. Ja, ich meine jetzt aber Remote Viewing. Das ist was anderes als Channeling. Also was kannst du über Remote Viewing sagen, war eigentlich die Frage. Ja, das ist ja im Endeffekt genau die gleiche Geschichte, weil diese Leute besitzen ja letztendlich also die gleiche Fähigkeit, sodass sie bewusst quasi Informationsquelle anzapfen können, die eigentlich für jeden anzapfbar wäre, wenn wir wüssten, wie es geht. Mhm. Ja, ja. Und eben diese Carol Wilson, das ist also auch keine Dumme, die ist auch vom Alter her ein bisschen älteres Mädel, also die ist irgendwie was um die 60 rum, und die hat diesen Maya-Kristall-Schädel, den Mittel-Hedges-Schädel, da quasi gecheckt oder so, und da kamen ein paar ganz, ganz interessante Geschichten dabei raus, die wiederum auch mit dem Aufbau unserer Welt bestimmte Aussagen in sich vereinen, und beispielsweise so, dass Zahl und Zeit quasi künstlich erschaffen wurden von irgendwelchen Wesen, um uns quasi in dieser Dimension zu halten, weil mir alles andere scheinbar irgendwie nicht ertragen könnte, wenn man es denn bewusst wahrnehmen würde. Also da würden wahrscheinlich die meisten irgendwie von der Hochhäuser runterspringen oder so, weil sie, wenn es das sehen würde, die volle 100%, was eigentlich um sie herum passiert. Ja, Zeit ist eine Illusion, aber eine ziemlich hartnäckige. Übrigens zum Thema Remote Viewing, ganz richtig, Mike schreibt da, Stefan Clemensch wurde da auf exonews.de auch interviewt, durchaus sehr interessant. Exonews.de sowieso, wirst wahrscheinlich auch kennen, Elia. Remote Viewing. Und dann, gut, ehe wir da jetzt völlig abdriften, hohle Welttheorie etc., vielleicht zum Schluss doch noch einer der anderen Lieblingsfragen, die immer wieder auftaucht. Das Jahr 2012, dem ja auch sehr viel apokalyptische Dinge nachgesagt werden, siehst du da den Zusammenhang? Ja. Wie schaut es da mit den Codes aus? Da gibt es einen sehr massiven Zusammenhang, und zwar in Verbindung auch mit Bayer-Prophezeiungen. Da kam übrigens letztens auf dem ZDF, auf dieser Sonntagabendsendung, wo sie da immer bringen, um 7:30 Uhr, wo mir der Name Expedition irgendwas oder sowas kommt, da hatten sie gerade das Thema Maya auch in Verbindung mit Prophezeiungen, und sehr verblüfft war ich in dem Augenblick, was mir als entfallen war, von der Erinnerung her, dass es sehr, sehr große Nähe eigentlich mit der biblischen Prophezeiung eigentlich vorherrscht und diese quasi im sogenannten Madrider Kodex drinnen sind oder im Dresdner Kodex. Und da habe ich auch ein paar Sachen damit herausgefunden, in Verbindung auch mit diesem Ende des Maya-Kalenders gibt es ein Untersystem, das immer ein Doppel-Null zwischendrin hat, die sehr, sehr wichtig ist. Also angefangen hat eigentlich dieses Phänomen am 20.01.2001, also wir haben zweimal die gleiche Zahl, da ist ja bekanntermaßen dieser Bush intronisiert worden. Wobei ich dazu sagen muss, also alleine schon beim Bau von Washington ist die ganze Stadt von der Straße her so angelegt worden, dass wenn man diese Straßenzüge, die jeweils immer entweder aufs Kapitol oder das White House zulaufen, immer auf einer Spitze stehende Pentagramm ergeben, das wiederum ein satanisches Zeichen ist, wobei das White House oder das Kapitol den jeweils immer die Spitze ausmachen. Und hier haben wir den Effekt eben mit dem 20.01.2001, dass Bush da quasi intronisiert wird, wo wiederum den Vorname von George W. quasi verbindet mit dem griechischen Erdarbeiter, das, was ich vorhin erzählt habe, in Verbindung quasi auch mit New York, mit den Anschlägen von New York, weil York ist ja quasi ein Untername oder andere Form von einem und demselben Name, also auch mit George verbunden. Und das geht dann weiter, quasi mit der Anschläge vom 11. September, geht dann weiter mit dem Kriegsbeginn am 20.03., also 2003, wobei die 2003 die erste Primzahl ist, im sogenannten dritten Jahrtausend. Die letzte Primzahl ist die 1999 und da fällt sehr, sehr massiv auf ein anderer Effekt mit der letzten Sonnenfinsternis, die wir am 11. August 1999 hatten. Die lief ja über den 49. nördlichen Breitegrad, also über Karlsruhe und fast quasi den 48. mit ein. Und da hatten wir den Effekt, dass Karlsruhe eigentlich früher hieß Heliopolis, also eine griechische Siedlung war oder griechische Gründung war und dass sie auch bekannt ist als die sogenannte Stadt der Atlantiden. Wenn man jetzt da hingeht und sucht sich einen Stadtplan aus, den ich übrigens in meinem im vierten Buch mit drin habe, von 1742 wird man feststellen, dass Karlsruhe so erbaut ist, dass die Straßen quasi eine Pyramide ergeben, wobei an der Spitze der Pyramide quasi eine Ringstraße umgeben ist, von der weg wie Sonnenstrahle ähnlich verschiedene Straßen quasi weglaufen und die Spitze dieser Pyramide bildet eben das Karlsruher Schloss. Also das ist nochmal ein Hinweis da dazu hin. Dann gehen wir weiter in dieser 00 oder Doppel-Null. Entschuldigung, ein Hinweis zu was? Zu 2012? Auch zu 2012, also innerhalb... Ja, aber das war eigentlich die Frage. Also kommen wir mal da zum Punkt 2012. Klar, da kommen wir gerade dazu. Ja. In Verbindung quasi 2001-2001, 2003-2003, dann haben wir 2004-2004, das war übrigens Geburtstag von Hitler, ich glaube, das war der 100 und noch irgendwas. Und dieses Phänomen endet letztendlich am 20.09.2009. Und genau an diesem Sonntag haben wir den Bundestagswahl in Deutschland. Ich gehe davon aus, dass zwischen heute, also zwischen Inauguration von Obama und diesem Datum ein paar Sachen passieren, wobei die Biden ja ein paar prophetische Aussagen dazu gemacht haben oder so, dass wir uns auf eine ganz, ganz große Geschichte, die sehr, sehr plötzlich kommt, darauf einstellen müssen. Was es noch genau ist, sein wird oder so, weiß ich noch nicht. Ich habe aus meiner Daten raus eine Sache stehen, wo es wieder im Zusammenhang mit New York geht, also dass da quasi nochmal ein Anschlag stattfindet, der ziemlich New York, sagen wir mal so, platt machen wird, im Komplette. Also zwischen jetzt und dem 20.09.2009 soll das passieren, ja? Zwischen Inauguration, okay. 20.01.2009, also Inauguration von Barack Hussein Obama, und 20.09.2009 wird irgendein Ereignis stattfinden, dann haben wir dieses Doppel-Null-Effekt. Irgendein Ereignis, ne? Ja, ab nächstes Jahr weg, da haben wir nur noch eine Null drin, also 20.10.2010. Dann haben wir 20.11.2011 und 20.12.2012, wobei 20.12.2012, genau Mitternacht, haben wir quasi das Ende vom Maya-Kalender. Und für dieses Ende des Maya-Kalender, der... Ja, da gibt es also 20.12., das stimmt nicht genau. Es ist, glaube ich, der 21.12. Nein, nein, ist doch korrekt. Wir haben ja die Grenze 20.12., also Mitternacht, okay. 21.12. Hört quasi dieser Kalender auf und beginnt dann nachher wieder neu im Rhythmus, ich weiß nicht von wie viel, zigtausend Jahre neu zu rechnen oder so. Und ja, dieses Ding ist quasi in sich integriert als nochmal ein unterverschachteltes Zahlensystem, wo eins quasi in das andere mit reingreift und wo immer im Zusammenhang steht mit diesen biblischen Prophezeiungen, mit diesen Prophezeiungen im Koran drin und mit diesen Prophezeiungen auch in der Tora drin oder im Tanach drin. Also das ist da schon eine Verbindung zwischen 2012 und doch apokalyptischen Dingen beziehungsweise eher unangenehmen Dingen, oder? Nein. Man muss da unterscheiden, also erstmal die Leute, die da ankündigt werden, also es ist ja prophezeit, dass die Götter der Mayas wieder zurückkommen oder so und von denen ist ja eigentlich bekannt, dass sie die Lehrmeister waren und wir müssten uns eigentlich mehr Sorge machen um diejenigen, die im Moment die Macht haben, die quasi innerhalb dieser Illuminate-Geschichte drin sind, wo eigentlich kein Sau durchblickt, wer ist eigentlich der Oberilluminat, so der jeweilige oder so, weil das in sehr verwirrend quasi alles höchst geheimisch und da sind solche Gruppierungen wie beispielsweise Skulls and Bones oder so, da weiß auch niemand, wer ist oder so, da werden einfach Posten oder bestimmte Positionen zugeschanzt untereinander. Man ist also letztendlich dann immer Täter und Opfer in einer und derselben Person, ohne dass man dahinter blickt oder so, wer ist eigentlich wer und warum läuft die Geschichte eigentlich. Weil wenn man das ein bisschen hinterblickt oder so, da kommt dann Baron John von Neumann mit ins Spiel rein, der übrigens auch bei diesem sogenannten Philadelphia-Experiment und beim Bau der ersten Atombombe mit der Rolle gespielt hat oder überhaupt in diesem Manhattan Project in Los Alamos, wobei Los Alamos übrigens rückwärts gelesen Somalasol bedeutet, also Körper der Sonne. Und die Sonne ist ja nichts anderes wie Wasserstoffbombe im Dauerbetrieb, also seit rund weiß nicht, 10 Milliarden Jahre oder so was, oder 5 Milliarden oder 6 Milliarden Jahre, man ist sich da noch nicht für ganz einig, wie lange das schon geht. Es sind quasi Unterverschachtelungen, wo wenn man den richtigen Anfang dazu hat oder so, man sehr, sehr klar dieses Wolkenhorn quasi auseinanderklappbuchstaben kann, inklusive sämtliche Knoten rausmachen, dass ein sehr, sehr eindeutige rote Farbe dabei entsteht. Okay, Lia, also wie ich es eher ein bisschen jetzt befürchtet oder erwartet habe, haben wir da einfach jetzt einen riesigen Informationskoloss ausgebreitet. Mhm. Und ja, es soll einfach jeder selbst sehen, was er damit anfängt oder ob er was damit anfangen kann. In jedem Fall bedanke ich mich bei dir sehr herzlich, dass du dir sehr viel Mühe gemacht hast, das Ganze hier möglichst verständlich aufzubereiten. Ob es da gelungen ist, müssen die Hörer selbst entscheiden. Und ja, also schauen wir mal. Ich zweifle das eher ein bisschen. Wir leben, wie gesagt, es sind so viel zu sehr verschachtelte Informationen ineinander. Ja, du musst es, glaube ich, ein bisschen ordnen. Also es ist so noch recht schwierig, aber es ist irgendwie spannend. Also, ich muss sagen, ich kenne eigentlich niemanden, der salopp gesagt so drauf ist wie du. Das ist unglaublich. Und also zumindest mal niemand, der wirklich mal diese Geschichte mal so angegangen ist, wie ich das begonnen auf habe. Auf der Ebene, naja, also habe ich so noch nicht gehört. Ja, also diejenigen, die im deutschsprachigen Raum also Namen haben bezüglich dieser Thematik, das sind unter anderem also Peter Grasser kenne ich persönlich oder Hartwig Hausdorff kenne ich persönlich. Hattest du gekannt, weil leider ist er ja schon gestorben. Ich weiß, hatte ich gekannt. Ja, den habe ich zwei oder dreimal getroffen. Den Erich von Däniken kenne ich persönlich, ist einer der für mich höchststehende Persönlichkeiten, von dem ich überzeugt bin, wenn man die ganze Geschichte mal im Positive hinter uns hat, dem werden sie mal wirklich goldene Monumente hinstellen. Oder? Ja, er war einer der ersten, die das überhaupt die Zusammenhänge hergestellt haben. Alleine nur diese Geschichte in sich, wie das eigentlich mit von Däniken angefangen hat, mit dieser große Latein quasi Übersetzung ins Deutsche rein oder so, wo er irgendeinen Bibeltext gekriegt hat von seinem Lehrer und hat das Ding dann auch übersetzt und hat sich dann auch gewundert, was er dafür, also er, wie er das formuliert hat, einen Scheiß zusammengeschrieben hat und geht dann auch zu seinem Lehrer hin und fragt ihn und der guckt sich das an und sagt, nö, Erich, das ist alles korrekt, was du da übersetzt hast, ist genau so, stimmt das schon so? Und dann fragt sich von denjenigen, so hat übrigens seine Weltgeschichte eigentlich angefangen, sagt sie von denen, Entschuldigung, wenn das wirklich, was ich übersetzt habe, stimmt und es steht in der Bibel drin, dann kann in der Bibel was nicht stimmen. Ja, schreibt den Jock im Chat, du sollst doch einen Videoblog machen, also vielleicht eine Anregung, ähnlich wie mein nächster Gast, dich per Audio-Video-Files da drinnen zu verewigen. Ansonsten gibt es ja den Blog, der von diesem Ankünder aus verlinkt ist, wo also ständig Unmengen an Informationen online gehen und wer die Zeit hat und das Hirn schmeißt, der kann sich da durchwühlen. Elia, ich danke dir für dieses heutige Gespräch und wünsche dir noch einen angenehmen Sonntag. Bitte, wenn ich nur einen Satz sagen darf, also ich möchte es nochmal wiederholen. Jeder, der irgendwie Lust hat oder so, sich mit mir zu unterhalten, irgendwie tiefer gehen oder irgendwelche Informationen hat, kann sich gerne an mich wenden per E-Mail oder über Skype oder so. Also ich bin im Skype unter Elia Papa ganz einfach zu finden. Man kann dann auch persönliche Gespräche, die ich auch schon gehabt habe, die gingen dann auch über 12, 14 Stunden am Stück oder so, wo der andere dann auch ein bisschen einen besseren Durchblick gehabt hat, wie die meisten Hörer jetzt wahrscheinlich in diesem Gespräch drin, aber es ist leider nicht anders darstellbar und zwar hängt es nicht an mir, sondern es hängt einfach nur an den wahnsinnig vielen Kreuz- und Querverbindungen, die da untereinander verschachtelt sind und man kann es eigentlich nicht anders darstellen in so kurzer Zeit, wie ich das versucht habe zu tun. Sollte mir das nicht gelungen sein, tut mir leid. Wie gesagt, es war mein Versuch, es war natürlich auch ein bisschen ein Experiment, das ist diese Sendung aber fast immer. Und ich sage mal, es ist gut so, wie es ist, danke und ja. Wir werden ja sehen, wie es da weitergeht. Danke, okay. Ilja, und schönen Gruß in das Schwabenland. Ne? Dankeschön. Das Schwabenländle, gut. Tschüss. Dir was.